Dropkick Drama 153. Quersumme ist 9. Herzlich willkommen, Thomas. Aufmachen. Ja, ich bin diese Woche sogar wach. Ja, ich muss dir mal kurz rufen, weil du ja um diese Zeit normalerweise am Sonntag um 17 Uhr noch schläfst. Schon wieder. Ja, ich bin wieder da, ich bin wach, du bist wach. Du vergibst es hier immer den Weckruf. Ja. Den Weckruf. Ja, wir hatten eine volle Woche, muss man sagen. Es gab einiges zu gucken und dementsprechend einiges zu besprechen. Ich habe gar nicht so viel, glaube ich, gesehen. Ach doch, es gab ja ein Pay-Per-View. Es gab sogar zwei Pay-Per-Views. Oh, meine Stimme macht aber nicht mehr so mit. Ja, hör mal auf, du. Du musst heute, glaube ich, ein bisschen mehr sprechen. Oder wir machen nach einer Hälfte Schluss. Ich glaube, ich kann heute nicht so viel sprechen. Bei mir geht's auch gerade los. Oh, das ist sehr, sehr, sehr, sehr super. Bei dem Brian Alvarez habe ich vorhin noch eine Sendung gehört. Der hat ganz schlimme Probleme mit seiner Stimme gehabt. Der konnte dann auch nicht mehr sprechen. Michael Cole hatte am Ende des Night of Champion Pay-Per-Views ja auch Probleme mit seiner Stimme. Das scheint momentan voll im Trend zu sein. Ob man sich das, wenn man Podcasts anhört, ob man sich das dann einfangen kann? Ob das via Audiokanäle übertragen werden kann? Ich habe die nicht gehört. Ach so. So. Vielleicht beim Zuhören des Kommentars voll Night of Champions angesteckt. Ja. Also ich habe Night of Champions habe ich natürlich gesehen. Ich habe nicht allzu viel Lust, den jetzt zu besprechen, aber da kommen wir wohl nicht drin herum. UFC 135 habe ich noch nicht gesehen. Da habe ich einen ganzen anderen Haufen an großartigem Spaß gesehen. Ich weiß nicht, was du sonst gesehen hast, aber ich habe UFC 135 natürlich geguckt. Ich noch nicht, das werde ich noch machen. Natürlich. Wenn wobei die Ergebnisse hier schon mal bekannt geben. Nee, ich habe Ultimate Fighter. Aber sag mal, guckst du UFC jetzt eigentlich regelmäßig? Ja, eigentlich schon. Dann können wir ja mal anfangen, dass wir zumindest immer den Hauptkampf und wenn es einen guten Semi-Main-Event gibt, vielleicht den auch tippen. Tippen glaube ich noch nicht, wir können den gerne besprechen. Kennt sich nicht aus oder weshalb? Nein. Da braucht es, glaube ich, noch ein bisschen mehr, also noch ein halben Jahr oder noch ein paar Monaten kann man, glaube ich, das ist, also das Problem, manche Kämpfer, die haben alle halbes Jahr einen Kampf, das kann man dann schlecht sagen, wenn man dann irgendwie ein paar Monate lang geguckt hat. Nee, ich habe auf jeden Fall die neue Staffel Ultimate Fighter, habe ich auf jeden Fall die erste Folge gesehen, da können wir auf jeden Fall mal schnell drüber gucken, wobei es da jetzt auch noch nicht so viel zu sagen gibt, interessant ist. Das waren sehr gute Kämpfer, aber es waren jetzt natürlich dann dadurch, dass es erste Folge war, alles erstmal unbekannte Leute. Ja, genau. Die lernt man dann ja im Laufe der Saison. Aber dieser Ausschnitt mit den Eseln, der ist immer sehr gut. Ja, da bin ich mal gespannt. Der war sehr gut am Ende. Ja. Ich habe die zweite Folge von Hulk Hogan's Micro Championship Wrestling geguckt. Oh ja. Ich habe ROH geguckt, zurückgekehrt ins Fernsehen und natürlich nicht entgehen lassen, wenn man die Chance dazu hat. Habe ich nicht gesehen, würde mich aber mal interessieren. Ja. Es gab einen schönen Podcast beim Wrestling Observer zur Rückkehr von Ring of Honor mit Jim Cornette und der ist ja nun im Interview immer sehr, sehr gut. Mhm. Ja, ich habe natürlich Raw und SmackDown geguckt und mehr glaube ich auch gar nicht. Nee. Das reicht durchaus. Also da hat man noch einiges zu tun. Ich habe auch, ehrlich gesagt, das alles an den letzten beiden Tagen geguckt, außer Night of Champions. Ui, das ist aber viereckiger auch. Ja, ich generell immer. Das kenne ich ja gar nicht anders. So, mein iPad ist... Ja, Raw habe ich nicht gesehen. Ja, da kann ich leider auch nichts für tun, obwohl das eine gute... Oh, ich habe nur im SmackDown natürlich den Raw Rebound gesehen mit dem Hugh Jackman, der ja wohl ganz gut war. Der war sehr, sehr gut. So, trotzdem müssen wir heute mit Night of Champions anfangen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Das Seltsame ist, du hast ja das ja geschrieben, so Daumen in der Mitte. Und als der losging, der Pay-Per-View, da fand ich den eigentlich ganz gut. Also ich muss sagen, bis vor dem Main-Event hätte ich den Pay-Per... Nach und nach wurde er dann aber immer irgendwie immer langweiliger. Ich hab bis vor dem Main-Event hätte ich dem Pay-Per-View eine gute 3 im Notensystem gegeben. Vielleicht sogar eine 3+ noch. Nach dem Main Event dachte ich jetzt TNA und da rutschte die Note dann auf 4 runter. Schlechter Daumen zur Seite. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das überhaupt schon mal auf. Meinst du den Main Event oder meinst du den Cena-Titelwechsel? Weil der war ja wirklich Murks. Ich meine den Main Event. Du meinst wirklich dann Punk gegen Triple H. Ich meine den Main Event. Wenn ich sage Main Event, dann meine ich das letzte Match, was am Abend stattfindet. Ja, das war doch Punk gegen Triple H. Das ist korrekt. Ja, siehste. Ja, da hoch. Ich muss mal den Ton ausstellen hier. Bin dumm, was läuft denn da noch? Hä? Nee, so ein paar Programme nebenbei. Night of Champions 2011 vom 18.09.2011 aus dem First Niagara Center in Buffalo, New York. Anfangs dachte ich auch, oh Gott, was ist das denn für eine Crowd? Die machen ja gar keine Geräusche. Für ein Publikum meinst du? Ja, die Crowd. Nee, ich muss nur übersetzen, damit man das so versteht, was du da sprichst. Ja, ja, hör mal auf, du. War gut, nee, wurde noch besser. Es gab ein Dark Match. Ein dunkles Match. Ja, die Arena war noch recht dunkel. Daniel Bryan konnte Heath Slater via Submission im LeBell Lock besiegen. Ach, das habe ich gar nicht gehört. Und nee, ich bis auch gerade auch nicht. Gesehen? Was? Hast du es gesehen oder war es zu dunkel? Ja, wo soll ich das denn gesehen haben, Mensch? Hätte ja sein können, dass du da warst. Warst du nicht in der Halle? Ich glaube, ich schätze mich recht glücklich, dass ich bei diesem Pay-Per-View nicht anwesend war. Ich weiß gar nicht, ob da in der Halle Leute sind, die es schaffen, mit ihren Handys unauffällig dieses Match zu filmen oder ob man die irgendwo auf YouTube finden kann. Hast du da schon mal nachgeguckt? Also erstens, warte. Erstens, glaube ich, muss man da nicht unauffällig filmen, bei solchen Events filmen und fotografiert jeder. Ich glaube, letztlich interessiert das eigentlich keinen normalen Menschen da an Security-Kräften. Ich erinnere, als wir bei dieser einen Hausschule, ich glaube, in Köln waren, als ich mit dem iPhone die ganze Zeit, als wir da direkt an dem Eingang waren, ja, das ist richtig. Als ich kam und da fotografiert habe, da ist da einer auch angekommen und hat ja, das auf mein weiß iPhone ich geguckt und hat dann nur gesagt, ist okay, weil man damit keine, weil es ein älteres iPhone war, weil man damit keine Filme, sondern nur Fotos machen konnte, war das dann für ihn okay. Ich denke mal, bei solchen Pay-Per-Views werden die das auch machen. Also erstens, ich glaube, das war Hamburg. Zweitens, das ist richtig, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, allerdings muss man auch sagen, ich glaube zwischen Deutschland und Amerika ist da durchaus ein paar Unterschiede und ich glaube in Amerika, jetzt New York, ach ich weiß nicht, ob das so groß interessiert, da irgendjemanden, ach, ist ja eh alles aufgezeichnet, also, nee, also ich glaube, die Dark Matches, ich glaube, da macht sich ganz ehrlich niemand die Arbeit, die mitzufilmen. Ich glaube, das könnte schwierig werden, die zu finden in voller Länge. Ich muss mich gerade übrigens... Müsste mich gerade mal entschuldigen, wenn man hin und wieder hier mal diverse Hintergrundgeräusche hört. Ich bin leicht erkältet, ich kann da nichts für. Ja. Hype-Video. Das Video war ganz schön gemacht. Da wurden dann so Champion und Powers und so eingeblendet und so. Also das war doch alles top gemacht. Ja, mal bei WWE. Ja. Michael Cole, Booker T, Jerry Lawler am Kommentatorenpult. Und Tony Schimmel. Nicht Jim Ross, das hat mich schon mal gleich wieder geärgert. Das ist generell bei den Pay-Per-Views so. Ich muss aber sagen, ich verstehe das sogar. Denn sonst hätte man ja gar keinen SmackDown-Kommentator da. Wieso? Michael Cole macht doch auch SmackDown. Ist aber eher für Raw. Da. Ist er eher für Raw? Wenn er beides macht? Ja, weil er eher zu Raw gehört. Mal davon, ja, es ist... Ja, wäre aber sonst trotzdem eher drei Leute, die man mit Raw identifiziert. Dementsprechend kann ich das gut verstehen, dass man Booker T da hinsetzt. Und ich habe da auch ehrlich gesagt 0% irgendwas gegen. Stört mich nicht so sehr. Tony Schimmel steht direkt im Ring. Ich würde halt lieber Jim Ross einfach sehen, weil er besser ist. Also gegen Booker T generell habe ich auch nichts, auch wenn er mir ein bisschen auf die Nerven geht. Aber nicht so schlimm wie Michael Cole. Ich finde den jetzt langsam ziemlich gut. Michael Cole geht mir nicht mal auf die Nerven. Jim Ross muss ich da unbedingt gar nicht haben. Tony Schimmel steht im Ring, kündigt das erste Match an und das geht um die WWE Tag Team Titelgürtel. Airboom, also Kofi Kingston und Evan Bourne, treten gegen R-Truth und The Miz in den Ring. Und 9 Minuten 51, der große Spaß hier. Und das war ein Match, da dachte ich noch, das ist ja schön. Das war ein nettes Tag Team Match, schönes Finish. Mit diesem 450er, aber das machen sie ja eigentlich immer jetzt. Und das hat mir ganz gut gefallen. Schön Finisher mit dem 450, also es gab da einen DQ-Sieg. Nee, war das? Ach, dann war das bei SmackDown. Das ist ja sehr interessant, dass du das alles so gut im Gedächtnis hast. Also letztlich war es dann so, dass The Miz und R-Truth da wohl wieder so ein bisschen an Verschwörung glaubten und nicht glauben konnten, dass der Ref nur bis 2 gezählt hatte. Und dann haben die... Hat The Miz angefangen, den Referee zu attackieren, hat den so zurückgestoßen und letztlich gab es dann eine Disqualification. Dann sah das nach dem Match auch so aus, als würde R-Truth irgendwie Miss beruhigen wollen und hat dann den R-Truth hat dann den Ref noch so hochgehoben und meinte hier Entschuldigung. Letztlich gab es dann eine Ohrfeige. Ja, an sich finde ich das ganz schön, wenn man diesen Verschwörungsengel weitermacht. Allerdings in einem Pay-Per-View-Opener so ein Match zu bringen mit so einem Ende, wo dann letztlich noch nicht mal die Faces irgendwie triumphieren können, das finde ich schon mies platziert. Wobei das Match an sich schön war. Ja, ich habe mir an das Match gerade gegen die Usos gedacht. Ja, das war hier eindeutig nicht. Du solltest jetzt vielleicht was zu dem Pay-Per-View-Match sagen. Dementsprechend kann man daraus schließen, dass da nicht allzu viel bei mir in Erinnerung stecken geblieben ist von dem Pay-Per-View. Wolltest du trotzdem noch irgendwie was sagen? Ich kann mich ja nicht mehr daran erinnern. Wie soll ich da noch was dazu sagen? Ja, du sollst da deine Sternewertung zu dem Matchup geben. Ich würde dem mal 2, 3, 4 Sterne geben. Ich habe dem Match 3 Sterne gegeben. Und jetzt trinke ich erstmal was. Diese Zeit nehme ich mir einfach. So, habe ich was getrunken. Diese Zeit habe ich mir einfach so genommen. Und dann können wir weitermachen. Man muss auch nicht immer so hetzen. Nee, ich weiß wohl. Wir machen das heute alle ganz ruhig. Ich hab nur so ein bisschen Angst, dass das mit der Stimme nicht hinhaut. Ein Glas Wasser trinken. Ich hoffe, du trinkst Wasser. Nee, ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade hier kein Wasser getrunken. Einfach aus dem Grund, dass ich hier kein Wasser stehen habe gerade. Was trinkst du denn stattdessen? Also wenn du erkältet bist und Probleme mit der Stimme hast, ist der Wasser am besten. Ja, ich hab's hier aber halt jetzt gerade nicht stehen. Da kann man jetzt nicht so viel machen, ne? Ich hoffe, du trinkst da nichts, was zu viel Zucker hat, denn das wird das Ganze eher schlimmer machen. Dann höre ich jetzt auf zu trinken. Habe ich eh schon. Was trinkst du denn da? Ich habe, warte, das ist ja jetzt hier die Kohle. Das ist interessant, was hier alles draufsteht. Ich trinke Coca-Cola Light koffeinfrei. Das ist nicht so gut bei Erkältung. Light koffeinfrei, du. Man kann es nicht mehr überblicken. Ich weiß jetzt nicht, was genau hier jetzt nicht drin ist und drin ist. Also es ist kein Zucker und kein Koffein angeblich. Oder irgendwie sowas. Es ist kein Zucker, es ist irgend so ein Süßstoffzeug wahrscheinlich dann drin. Auf jeden Fall kein Zucker. Ja, auch nicht so richtig gut. 0 Gramm Zucker, 0 Fett. Also am besten, wenn du dir mal Wasser besorgst. Ja, geht gerade nicht. Kann man nichts machen. So viel Zeit wollen wir uns dann doch nicht nehmen. So, Backstage sind erneut The Miz und R-Truth zu sehen. Das auch allgemein als Ernährungstipp für alle Zuhörer. Wasser trinken ist immer gut. Ja. Backstage sind The Miz und R-Truth nochmal zu sehen. Die sind da unterwegs. Beide sind sehr wütend und werden von Matt Stryker abgefangen. Miz und R-Truth sind weiterhin der Meinung, dass das alles eine Verschwörung ist. Ihnen ist es egal, ob Triple H dies anders sieht. Nach seinem heutigen Match wird Triple H vielleicht kein COO mehr sein. Verschwörungsengel, Daumen nach oben. Platzierung des Openers, Daumen zur Seite. Ich dachte nach unten. Jein. Also es war unterhaltsam, das Match. Also ich fand das Ende jetzt auch... Also ich als nicht so unbedingt Face-mäßiger Fan, oder als Face-orientierter Fan, das klingt wohl ein bisschen besser, finde das nicht so schlimm, wenn man sowas in den Opener packt. Mir ist das egal, das Match war unterhaltsam und ich fand das Ende auch gut. Jetzt allerdings für die Kinder, die ja leider in einer Großhalle auch im Publikum sitzen, in einer großen Anzahl. Du sollst dich nicht immer so über die Kinder beschweren. Als ich dich in der Anfangszeit zum Wrestling mitgenommen hast, da warst du auch noch ein Kind. Was hast du gegen die Kinder? Ich habe was gegen John Cena und dementsprechend habe ich auch was gegen Kinder. Du warst auch mal ein Kind. Ja, ich weiß wohl. Ich habe ja gar nichts direkt gegen Kinder, aber die sollen... gegen dich selber in der Vergangenheit sein. Die soll mal nicht so sehr John Cena-Fan sein. Das geht mir leicht auf die Nerven, könnte man nur sagen. Also ich höre mir jeden Tag die Musik-CD von John Cena an. Ich finde den super. Die habe ich zugegebenermaßen auch mal bekommen. Die finde ich auch gar nicht so schlecht, denn die ist auch noch aus der Zeit, wo John Cena noch nicht so auch kinderorientiert war. Von wem hast du die dann geschenkt bekommen? Ich weiß gar nicht, du. Ich glaube, die habe ich... ja, man weiß ja nicht so genau, ne? Von mir? Ich weiß wohl. Hast du die noch? Ja, die habe ich noch. Ich weiß nicht genau, wo sie jetzt gerade liegt, aber ich habe die noch. Die würde ich gut aufbewahren. Ich glaube, die gibt es nicht mehr so einfach. Die könnte schon ein bisschen was wert sein. Wir werden das gleich mal recherchieren. Die Macho Man CD kostet ja mittlerweile, wenn du die irgendwie kaufen willst, weil die gibt es ja auch nicht mehr. Die wird ja auch nicht mehr nachgepresst. Kostet, glaube ich, bei Amazon schon über 100 Euro oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass das in 5 bis 10 Jahren mit der John Cena CD so ähnlich ist. Ich guck gerade mal bei Amazon. Die gibt's Importware, für Importware gibt's sie noch neu zu kaufen für 45 Euro. Ja, kannst du mal sehen. Hier ist schon ein bisschen was wert. Von Anbietern ab 11,95. Guck mal bei Beer Man von Macho Man, was die zurzeit kostet. Bierman. Randy, wie heißt die? Randy Macho Man Savage, Be a Man heißt die CD. Okay. So viel Zeit muss sein. Das nehmen wir uns einfach mal. Hui. Man kann dich jetzt kaum noch hören, du musst ein bisschen näher ins Mikro. Ja, so viel Zeit nehmen wir uns einfach mal. Die gibt es nur noch von Anbietern und zwar ab 41 Euro und bis 65,95 neu. Meine ich, na gut, das war dann auch, als die Todesmeldung kam. Da war die, glaube ich, im 100er-Bereich oder so. Aber ist immer noch ein ganz ordentlicher Preis. Jetzt gucken wir mal bei der Chris Benoit DVD. Oh, die habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo. Ja, die hast du auch noch. Die hätte ich auch gerne hier noch liegen, aber die habe ich ja leider nie gekauft. Die hat allerdings bei mir diesen komischen anderen Ländercode. Da muss man also darauf achten, dass man einen DVD-Player hat, der auch diesen amerikanischen Ländercode spielen kann. Hast du die denn geklaut? Hard Knocks The Chris Benoit Story von 2006 ab 24 Euro. Gebraucht ab 34 neu. Das ist jetzt noch gar nicht mal so viel. Hätte ich gedacht, die wäre teurer. Ja, die war auch schon mal teurer. Auf jeden Fall. Weil die wird ja auch nicht mehr hergestellt. Das ist eigentlich schade, dass ich die nie gekauft habe. Wird vielleicht dann wieder neu aufgelegt, wenn Chris Benoit in die Hall of Fame eingeführt wird. Nein, das passiert nicht. Also diese DVD, die wird nie im Leben nochmal neu aufgelegt werden. Ne, mit Sicherheit nicht. Intercontinental Championship Match. Cody Rhodes konnte Teddy DiBiase via Roll-Up besiegen nach 9 Minuten 44. Das fand ich war ein ganz nettes Match. Nichts so War Dramatisches, nicht schlecht, aber. das war nicht schlecht, aber es war jetzt nicht, da hatte ich ja letzte Woche groß drüber gesprochen, war jetzt nicht so der Showstealer, es war halt Nee, mehr da hatte ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich mit gerechnet. ein bisschen besser als ein TV-Match, aber das ist sicherlich kein Match, wo man jetzt sagt, oh, Ted DiBiase wird jetzt zum Main-Eventer hochgepusht. Nee, also irgendwie von 4 Sternen oder mehr hatte ich jetzt auch nicht gerechnet, wie du das gemacht hattest. Nee, ich habe nicht gesagt, ich habe damit gerechnet, sondern ich habe gesagt, da bei diesem Match wird sich ein bisschen entscheiden, ob Ted DiBiase jetzt weiter so untere Midcard bleibt oder ob er nochmal eine Chance kriegt, weiter nach oben zu kommen. Und die Chance, wenn man nach dem Match geht, wird er wohl eher nicht bekommen. Also ich denke mal, er wird in Zukunft weiterhin ordentlich Kämpfe bei Superstars haben. Teddy, wie hast du meinst du? Ich glaube, der bleibt auch noch eine Zeit lang in den Main-Shows. Cody Rhodes, sag ich mal, der hat da kein Problem. Ich nehme an, der Vater pusht ihn noch ein bisschen, der ist ja auch Agent bei WWE. Cody Rhodes hat ja ein relativ gutes Gimmick mit dieser Maske und jetzt die Fehde mit Randy Orton. Cody Rhodes muss sich im Moment keine Sorgen machen. Teddy Rossi bleibt, glaube ich, auch noch eine ganze Zeit in Ist den Main-Shows. Der schon sollte ein sich, bisschen glaube ich, auch keine Sorgen machen müssen. Der dieser sollte sich Versuch, keine. Nein, Single leider. da mit Maurice zu machen, der ist ja vollkommen in die Hose gegangen. Teddy Biasi sollte sich, glaube ich, auch keine Sorgen machen müssen. Punkt. Ich habe dem Match 2 3/4 Sterne gegeben. Also ich gebe dem 3 1/4. Mir hat er besser gefallen, mir hat dieses Match besser gefallen als das Tag Team Match. Nee, mir eindeutig nicht. Christian ist auf dem Weg zum Ring. Ah ja, das war auch schrecklich. Im Ring angekommen, ich weiß nicht, warum man das beim Pay-Per-View bringen muss. Im Ring angekommen fordert Christian ein weiteres Championship-Match. Er will den Sieger des World Heavyweight Champion-Matches zwischen Randy Orton und Mark Henry. Herausforderung dies direkt nach dem Match. Er hatte so viele großartige Matches bestritten und verdient einfach ein weiteres Match. Heute ist Night of Champions und noch er ist zweimaliger World Champion. Plötzlich kommt Sheamus Ring. Sheamus meint, dass Christian recht hat. Heute ist Night of Champions, aber der wahre Champion. Aber ja, die Nacht der wahren Champions und nicht der Heulsusen. Aber damit dies alles ein Ende nimmt, hat Sheamus einen Vorschlag. Wenn er ein weiteres Match für Christian besorgen kann, will Sheamus der erste Herausforderer sein. Christian stimmt natürlich zu, beide chanten One More Match. Wie aus dem Nichts zeigt Sheamus den Bro-Kick gegen Christian und verlässt die Halle. Ja, damit hat man die Fehde zwischen den beiden weiter aufgebaut. Warum das unbedingt bei einem Pay-Per-View musste, ich verstehe es nicht. Was ich ganz interessant finde, am Anfang hat ja Christian als Heel alleine dieses One More Match gefordert und die Babyfaces sagen ja immer, er soll nicht so ein Jammerlappen sein und immer da nur nach Matches fordern, sondern er soll was dafür tun. Und das war bei SmackDown auch wieder so. Und das Publikum ruft aber immer mit, zumindest ein so großer Teil, dass man das gut hören kann. Also obwohl er als Heel... Ja, es gibt ja immer noch die... Eigentlich will die WWE ja wohl, dass das Publikum ihn dann ausbuht, aber die rufen dann im Sprechchor immer dieses One More Match auch mit. Ja. Ja, es gibt halt immer noch schlaue Leute, die entdecken, dass Christian sehr, sehr gut ist. Nicht die Kinder. Nee, ich hab das ja gemerkt. Du hast ja was gegen Kinder, obwohl du früher selbst so ein Kind warst. Das war jeder. Da kann man nichts gegen machen. United States Championship Fatal 4-Way Match. Fandst du übrigens das Promo auch so deplatziert an diesem Pay-Per-View-Standort? Ja, das hat beim Pay-Per-View nichts zu suchen. Gut, sind wir uns ja einig. Es gab auch schon sehr, sehr viele gute Pay-Per-View-Promos. Ich erinnere mich da an CM Punk, der durchs Publikum gekommen ist. Und alle fertig gemacht hat wegen Straight Edge und so. Das war sehr gut. Das kann man auch mal machen, wenn man ganz besondere Geschichte hat. Aber Promo ist ja auch dazu da, um eine Feder aufzubauen. Und man darf nicht vergessen, dass die meisten Leute gucken immer noch die TV-Sendung und nicht den Pay-Per-View. Und das heißt, die Promos, die beim Pay-Per-View gemacht werden, die kriegt natürlich dann nur ein kleiner Teil der Leute mit. Deshalb ist das auch aus der Seite her witzlos. Und das Publikum, was da ist, möchte sowieso Matches sehen. Die wollen da nicht Leute reden hören. Ja, traurig, aber wahr. United States Championship. Ja, ob das traurig ist, dass die Leute Matches sehen wollen. Nee, ich meinte das traurig, du hast noch so lange weitergeredet. Ich wollte das eigentlich schon vorher sagen. Ich dachte eigentlich, traurig wollte ich eigentlich dazu sagen, dass so viele Leute die Weeklies gucken, aber die Pay-Per-Views dann nicht. Das ist aber normal. Das ist normal, aber traurig. Ja klar, die Pay-Per-Views kosten halt ordentlich Geld und gerade so die Zuschauer, die Wrestling gucken, sind häufig die Leute, die nicht so gut und richtig viel Geld verdienen. Die können sich das dann nicht leisten. Das will ich teilweise doch stark, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, das glaube ich nicht. Naja, jetzt stell dir mal vor, ich meine, in Deutschland haben wir ja relativ zivile Preis, aber jetzt stell dir mal vor, du würdest in den USA wohnen und du müsstest da jeden Monat mindestens einmal, in einigen Monaten sogar zweimal, 40 Euro für so ein Pay-Per-View bezahlen. Dann bist du bei so einem Monat, wo halt zwei Pay-Per-Views sind, bist du 80 Euro los. Das kann sich nicht jede Familie leisten. Ist korrekt. Wir haben hier in Deutschland moderate Pay-Per-View-Preise. In Anführungszeichen. Dafür brauchen wir hier in Deutschland aber noch Sky dazu, was monatlich ja auch einen ganzen Happen kostet. Dafür muss man was? Sky. Ja, das ist wahr. Aber in Deutschland sind die Zahlen auch noch geringer. Was die Zahlen? Pay-Per-View-Buy-Rates? Zuschauer. Ja, das ist klar. Das ist ganz normal. Das liegt einfach daran, dass so wenig Leute Sky haben. Es ist halt auch einfach ein USA-amerikanisches Produkt, ne? Genau. United States Championship Fatal 4-Way Match. Dolph Ziggler mit Vicky Guerrero am Ring besiegt Jack Swagger, Alex Riley und John Morrison durch Pinfall an John Morrison. Jack Swagger zeigte seinen Gutwrench Powerbomb gegen Morrison, als Ziggler ihn zur Seite beförderte und den Pin gegen Morrison zeigte 8 Minuten 21. Nicht extrem lange, aber genau das, was ich sehen wollte. Alle vier... zeigen Non-Stop-Action und dann werden da wieder interessante Konstellationen gezeigt. Der eine schubst den anderen weg oder zeigt eine Attacke gegen den und der andere holt sich da dann Pin und so, solche Sachen. Das ist halt genau das, was man da sehen will zwischen den Vieren. Da wurde ich dann mal nicht enttäuscht. Ich sag das jetzt mal so geradeaus heraus, ohne dass es da jetzt irgendwelche Schocks gibt. Mein Match of the Night. Und ich weiß, dass ich damit nicht alleine stehe. Ich habe so die Reviews danach leider nicht gelesen. Ich fand das Match ganz anständig. Ich fand die ersten 2-3 Minuten waren ein bisschen langweilig. Und dann kam muss man sagen, das ist in solchen Matches relativ normal. Das ist auch wie irgendwie bei TLC-Matches. Wenn anfangs so viele Leute im Ring sind, dann müssen die sich erstmal ordnen. Das ist ganz normal. Genau, und dann kamen so ein paar Aktionen von Morrison und dann hat das Ganze so langsam Schwung bekommen und dann wurde es ein richtig nettes, anständiges Match. Also ich habe dem 3,5 Sterne gegeben. Ich habe dem auch 3,5 Sterne gegeben. Meine höchste Wertung. Ja, da war es aber an dem Abend ganz schön streng. An dem Nachmittag eher. wie auch immer, also als du das gesehen hast, warst du dann ganz schön schlecht. Ja, ich wollte nur drauf anspielen, nicht, dass du meintest, ich wäre wieder beim Gucken halb eingeschlafen oder sowas. Man weiß ja nie. Ja, du schläfst ja generell Ja, sehr schlecht. wobei jetzt mein Und Argument auch. von wegen, es war nachmittags, jetzt auch nicht so gut war, weil, ja. Naja. Backstage-Stigma steht. Eingeschlafen? Nee, doch nicht. Nee, ich bin nicht eingeschlafen. Dafür wärst du eingeschlafen, das passiert ja öfter mal. Backstage steht Mark Henry bei Josh Matthews. Seit über 15 Jahren hat sich viel Frust angesammelt und dies bekommt Randy Orton heute zu spüren. Henry hat auch noch eine Bitte an Josh Matthews. Dieser soll nach dem Match ein Interview mit dem neuen US Heavyweight Champion Mark Henry führen. Ja, das war okay. Ja. Backstage. Kurze Pause, damit da die Leute den Ring und so weiter alles bereit machen konnten für den nächsten Kampf. Das fand ich okay. Ich finde Mark Henry Promos immer gut. Ja, ich meine nur jetzt im Vergleich zu dem, was wir vorhin gesagt haben, zu Promos bei Pay-Per-Views, das war so ein kurzes Überbrückungssegment, wie so häufig Ja, das kam, war was ja, ich das nicht ist okay ja, darstelle. ja, jetzt muss man drüber unterscheiden zwischen Promos, die im Ring sind und die dabei auch noch irgendwie 10 Minuten plus gehen und Backstage-Segmenten, die dazu die Matches am Abend aufbauen sollen und dann nochmal entsprechende Dinge zu halt so eintragen, wie der Gegner sich da fühlt und solche Zeug. Das ist ja ganz normal, da macht man ja immer. Das ist auch nicht weiter dramatisch, weil das geht in der Regel eine Minute und nicht mehr. Genau, habe ich ja gesagt. Da muss man drunter scheiden. Habe ich ja auch gerade gesagt, so. Unterschied zwischen Promo und Backstage-Segment. Ja, aber es ist beides, technisch gesehen ist natürlich beides Promo. Und das eine ist halt eine In-Ring-Promo und das andere ist halt eine Backstage-Promo. Richtig. Man muss halt nur drunter unterscheiden. Backstage feiert Vicky Guerrero, bis Matt Stryker ins Bild kommt. Dolph Ziggler und Jack Swagger haben beide für Vicky Guerrero gearbeitet. Einfach jeder will für Vicky Guerrero arbeiten. Wenn Triple H heute verliert, wäre sie bestimmt ein guter COO. Vicky küsst Matt Stryker und geht wieder weg. Das war auch unterhaltsam. Und kurz. Jo. Ja, war okay. World Heavyweight Championship Match. Mark Henry besiegt Randy Orton via World Strongest Slam. 13 Minuten 7. Ich habe mich tierisch gefreut, als Mark Henry nach dem World Strongest Slam wirklich den Pinfall einziehen konnte. Da hatte ich wirklich bis zum Schluss nicht dran geglaubt, wie Mark Henry es da noch vielen Leuten vorgeworfen hat, die danach dann gejubelt haben. Ja, ich habe mich sehr gefreut, als dann der Pin wirklich bis 3 ging. Also das war für mich auch der Moment des Abends. Ja. Da habe ich nicht mitgerechnet. Das haben wir auch beide anders getippt. Und das war wirklich für mich eine absolute Überraschung. Und das fand ich eigentlich, obwohl ich weiß, dass die Matches, die jetzt da rauskommen, nicht besonders gut sein werden. Das fand ich trotzdem eine genau richtige Entscheidung. Also ja. Da muss ich wirklich sagen, super. Und das war einer der für mich überraschendsten Momente des Jahres. Ja, das würde ich jetzt nicht so extrem sagen. Aber, also ich habe schon durchaus für Möglichkeiten, so ist das nicht. Was hast du? Ich habe es durchaus teilweise für Möglichkeiten, so ist es jetzt nicht. Also, ja, das war bei mir anders. Also ich habe das nicht für möglich gehalten. Ich dachte, Randy Orton ist so gesetzt und er hat jetzt erst vor kurzem den gewonnen. Vor allen Dingen die Art und Weise, wie er auch gewonnen hat, weil er hat wirklich, da war nichts mit Betrug und sonst, sondern er war ganz klar einfach der absolut überlegene Mann. Ja, wobei ich glaube, das hat ja nicht zu bedeuten, dass man irgendwie Randy Orton runtermacht oder dass er jetzt an Wert verliert. Es ist halt einfach, Mark Henry hat jetzt das irgendwann mal verdient, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und Ende aus. Glaubst du, dass er eine Chance hat, länger den Titel zu halten? Ich glaube, er behält den Titel auch eine Zeit lang länger, ja. Glaubst du, dass er vielleicht sozusagen als Monster weiterhin aufgebaut und gehalten wird und als Titelträger bleibt, bis Undertaker mal einen Rückkampf macht? Als es gab ja schon mal dieses schreckliche Rückkehr-Match, wo dann Undertaker wiedergekommen ist und gegen Mark Henry gekämpft hat. Ich glaube, Unforgiven 2007 war das. Das kann sein, dass sie das machen, aber ich denke auf jeden Fall, dass Mark Henry weiterhin als Monster den Titel behalten wird. Wobei Mark Henry ja auch schon Jubel bekommt, das muss man sagen. Einiges. Ja, seine Promos sind halt sehr gut und also dieses Match, dem würde ich sagen, das war als Match jetzt nicht besonders hervorragend, aber das war okay und dem habe ich so 2, 3, 4 Sterne gegeben. Das ist natürlich nicht das, was man jetzt über Monate irgendwie im Main Event eines Pay-Per-Views sehen wollte, aber da stehen ja sowieso eh die Raw-Kämpfe meistens, von daher ist das dann auch nicht so tragisch, finde ich. Ja, man hat es auf jeden Fall auch bei dem Pay-Per-View gemerkt, wie sehr sich die Leute da noch gefreut haben. Ja, und man hat, das fand ich auch ganz gut, es haben sich auch einige ganz schön erschrocken, man hat dann so ein paar Leute eingeblendet, die ganz schockiert geguckt haben. haben. Also das fand ich schon auch vom Schnitt für die Kamera ganz gut gemacht. Ja. Freude und Überraschung. 13 Minuten 7, ich habe dem Match 3 Sterne gegeben. Ich fand das... ich habe dem Match gar nicht 3 Sterne gegeben. Ich habe dem Match an interessanterweise 2/3 Sterne aufgeschrieben. Ups, genau wie ich. Ja, im Nachhinein würde ich vielleicht auf 3 erhöhen, aber 2/3 ist schon okay. Hm, ich dachte, ich hätte 3 gegeben. Nach dem Match steht... Nach dem Match steht Josh Matthews im Ring und reicht den neuen Champion das Mikrofon. Jetzt hält er die begehrteste Trophäe im Pro Wrestling. Absolut. Die Fans seien alle Hater und er begrüßt sie zur Hall of Pain. Dies ist sein Moment, aber er wird ihn nicht mit den Fans teilen, da sie es nicht verdient hätten. Jeder Herausforderer wird fortan ohne zu zögern abgefertigt und dies wird der dominanteste Run in der Geschichte werden. Ja, gutes Post-Match-Interview. Backstage sind Alberto Del Rio, Ricardo Rodriguez und John Laurinaitis. Sie sprechen über die Ansetzung vom Tag Team Match am vergangenen Montag. Laurinaitis meint, dass Triple H für dieses Match verantwortlich war. Alberto Del Rio und Ricardo Rodriguez verlassen den Bereich und Laurinaitis wünscht Alberto für nachher viel Glück. Plötzlich sieht man CM Punk, auch ihm wünscht Laurinaitis für nachher viel Glück, woraufhin Punk fragt, viel Glück in der Zukunft. Punk verlässt den Bereich und Laurinaitis verschickt eine SMS. Das war auch sehr gut, wo er dann nochmal diesen Spruch, der auch immer dann auf der Website steht, Good zitiert luck hat. Your future endeavors. Ja. Was so ist das. Da steht, wenn jemand gerade entlassen worden ist. Ja, soll passieren. Und CM Punk spielt darauf an, wenn Triple H verliert und nicht mehr COO ist und Laurinaitis dann COO werden würde, wovon er wohl ausgeht, ob er dann CM Punk rausschmeißen würde. Ja. Divas Championship Match. Das Publikum war sehr gut, denn Kelly Kelly. Bei Phoenix kommt ja aus Buffalo. Genau, das war ihre Heimatstadt. Also die wurde extrem bejubelt. Also bisher am Abend würde ich sagen, wurde keiner noch so stark bejubelt wie bei Phoenix hier und Kelly Kelly. Es gab sogar Kelly Sucks Rufe und sowas. Sie wurde stark ausgebuht. Ja. Fand ich ganz witzig, 6,5 Minuten. War überraschend gutes Match, ich fand das richtig unterhaltsam. Ich auch. Kelly konnte am Ende... spielte natürlich das Publikum eine große Rolle, ja, muss man sagen. Eve Doris, Natalya waren natürlich mit am Ring. Kelly konnte am Ende via Roll-Up gewinnen und das Publikum war natürlich sehr, sehr wütend, muss man sagen. Da habe ich mich auch sehr geärgert. Also da hätten sie mindestens, wenn sie hinten gehört haben, wie das Publikum das Phoenix bejubelt, da hätten sie irgendwie dem Ringrichter per Funk Bescheid geben müssen, dass sie das Ende tauschen und das bis Phoenix gewinnt. Also da war ich ehrlich gesagt sogar von ausgegangen, dass Kelly gewinnt und ich fand das ehrlich gesagt auch ganz gut. Bei dem Publikum jetzt. Ich hab mich sehr geärgert. Ich fand's ganz witzig. Ich hab mich sehr geärgert. Naja, ich fand das Match auf jeden Fall ziemlich unterhaltsam. Also für ein Frauenmatch war das okay. Ich würde dem so 1,5 Sterne geben oder so. Ich hab dem Match 2/3 gegeben. Ich fand das ohne... 4,5 Sterne? 2/3. Ich habe das wirklich sehr, sehr unterhaltsam gefunden. Ja, ja, ja. Und ein Match, das mich an dem Abend nicht enttäuscht hat, muss ich sagen. Keine Erwartungen dran gehabt und sehr gut unterhalten worden. Großzügig, wenn ich das mal so sagen darf. Was? Da warst du recht großzügig. Ja, wenn ich keine Erwartungen habe und dann gut unterhalten werde, dann bin ich auch gerne großzügig. So, davon kann ich beim nächsten Match nicht gerade sprechen. WWE Championship Match. John Cena besiegt Alberto Del Rio via Submission im STF. Und das war so ein klarer Sieg. Einfach dieser bekloppte Attitude Adjustment an STF. Und das war so billig gemacht, dieses Ende. Das war schon richtig traurig. Ich weiß gar nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Titelwechsel 17 Minuten 32. Ich habe keine Ahnung, was in dieser Zeit alles passiert ist. Ich fand das Match stinkend langweilig. Also, wahrscheinlich... Also das Match selber war für mich, naja. Also, ja, okay, ich gehe mal von dem... Es war gerechtfertigt, dass das Match nicht als Pay-Per-View angesetzt worden ist, denn das war wirklich kein Match, wo man den Eindruck hatte, das ist ein Main-Event. Ich sag mal so, es war ein 0815-Match. Es war nicht ganz schrecklich, aber es war auch kein WWE Championship-Match. Auf keinen Fall. Ich hab nicht auf die Uhr geguckt. 17 Minuten 32, aber von der Zeit habe ich auch gerade nicht geredet. Das ist eigentlich von der Länge her wäre das okay gewesen, aber vom was da geboten wurde, war das okay, aber halt nichts Besonderes. Also ich habe dem auch wieder 3 Sterne gegeben. Ist aber jetzt, wie gesagt, also nichts Besonderes gewesen. War ein gutes Match mehr nicht. Also eigentlich müsste ich, wenn ich sage, es ist ein gutes Match mehr nicht, müsste ich 2 Sterne geben. Ich habe dem 2 3/4 gegeben. Hm? Nee, gar nicht wahr, ich habe dem 2,5 Sterne gegeben. Absolut. Ich weiß auch nicht, warum ich dem 3 Sterne gegeben habe. Es war schrecklich. Ich sah es echt. Der Titelwechsel ist wohl offensichtlich tatsächlich, dass die in Panik geraten sind, weil die Raw-Einschaltquoten teilweise so schlecht waren. Ne? Weil die sind ja mitunter unter 3 gerutscht und haben sich wohl gedacht, naja, das muss wohl an Alberto Del Rio liegen. Und als wir noch John Cena hatten, haben wir wenigstens immer über 3 gemacht. Dann müssen wir wieder den Titel wechseln. Was jetzt halt ein bisschen komisch ist, weil demnächst ja die Mexiko-Tour für WWE ansteht und eigentlich hieß es ja, dass Alberto Del Rio den Titel bekommen hat, weil die Mexiko-Tour ansteht und da gibt es ja unter anderem in Mexiko auch eine Raw-Aufzeichnung. Deshalb weiß ich nicht, ob die jetzt gleich wieder bei Hell in a Cell schon wieder wechseln. Ne? Das ist ein bisschen komisch. Es war auf jeden Fall schrecklich. Ja, vor allem, man hat sich auch nichts einfallen lassen für das Ende. Es war einfach ganz klar FU, Attitude Adjustment, wie auch immer, STF und vorbei. Es war nichts irgendwie. Es ging alles ganz schnell und flüssig und ich dachte, das kann doch echt nicht wahr sein. Das Interessante war, ich war von diesem Ende genauso schockiert wie von dem Mark Henry Ende. Ich war von diesem Ende, hab ich wirklich nicht gerechnet. Wo wir jetzt gerade zu Schocker des Jahres kommen, oder zu dem schockierendsten des Jahres, das ist wahrscheinlich da noch höher. Das hat mich wirklich schockiert. Nee, bei mir nicht. Also hat mich zwar überrascht und schockiert, aber ich fand dann, dass mit Mark Henry war für mich noch überraschender. Das hat mich eher gefreut, dass du das fand ich wirklich schockierend. Schockiert hat mich das mit Cena eher, weil ich nicht gedacht hätte, dass die WWE so dumm ist, so ein blödes Ende zu machen. Ja, mich hat das billige Ende schockiert, ganz klar. Ja. No disqualification match if Punk CM Punk wins, Triple H must resign as COO. Anfangs sehr gut das Match, haben sich ein bisschen durch die Halle geprügelt, ein bisschen durchs Publikum und so weiter, über die Rampe und so, sehr unterhaltsam. Du hast gesagt, was muss Triple H dann? Resign. Nee, das ist falsch. Also es gibt 2 verschiedene amerikanische Begriffe. Das eine ist resign, das heißt zurücktreten, und das andere heißt resign, und das heißt einen neuen Vertrag unterzeichnen. Okay, dann sind die auf jeden Fall beide gleich geschrieben. Okay, da steht nicht dabei, da kann ich leider nichts dafür. Nee, deshalb erkläre ich es dir, ja. Also es geht um das Resign, also das Zurücktreten, und nicht um das Resign, einen zweiten Vertrag zum zweiten Mal zu unterschreiben. Genau. So, weiter geht's. Ja, es war bis dahin ganz nett, wo die dann noch wirklich so ein No Disqualification Match gezeigt haben. Dann kamen The Miz und R-Truth rein, haben beide verprügelt. Es gab übrigens noch einen ganz schönen Attacker von CM Punk, der hat so einen Elbow durch den Tisch gezeigt. Ja, das war, den Elbow zeigt CM Punk ja jetzt jedes Mal. Das ist ja wirklich sein Tribut an Macho Man Randy Savage, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Und diesmal ging er halt wirklich durch den Tisch. War der überhaupt gegen Triple H ausgeführt? Er könnte auch gegen jemand anderen. Ist der überhaupt getroffen worden? Doch, der ist getroffen worden. Die lagen dann noch beide, wenn ich mich richtig erinnere, ist schon ein bisschen her. Stimmt, die lagen da beide und dann kam, glaube ich, Miss und R-Truth. Beide relativ lange außen, ne? Dann kam Miss und R-Truth, als die da lagen. Ja, und das mit Miss und True, das machte vorne und hinten irgendwie alles keinen Sinn. Nee, ich weiß auch gar nicht mehr, was haben die alles gemacht. Also die haben die auf jeden Fall verprügelt, da kam irgendwie noch Kevin Nash rein, John Laurinaitis hat sich auch noch blinken lassen, kam irgendwie jede Gestalt, die irgendwie in dieser Storyline sonst was macht und irgendwie, ich habe keine Ahnung mehr, was genau passiert ist. Ja, dann wurde ein Ringrichter niedergeschlagen. Stimmt, da lag irgendjemand, ja, dann lag der Ringrichter draußen, Laurinaitis hat sich darum gekümmert und dann kam noch ein Ref rein, um ein Cover zu zählen, ich weiß nicht mehr genau von wem. Genau, interessanterweise von Triple H. War das Cover dann von Punk gegen Ach, auch noch von Punk. Ja, das macht ja noch weniger Sinn. Age, und dann hat seltsamerweise R-Truth aber CM Punk aus dem Ring gezogen, obwohl man ja dachte, eigentlich sind die doch gegen Triple H als COO und die müssen doch eigentlich froh sein, wenn Triple H verliert, weil er dann ja nicht mehr COO ist. Also das habe ich alles von der Ja, das war der erste Ref. Der wurde dann irgendwie K.O. geschlagen oder so. Und dann kam auf jeden Fall noch eine Szene mit dem Cover, wo dann der zweite Ref reingerannt kam. Und der wurde von John Laurinaitis dann direkt drauf hingewiesen: Hier, guck dir mal den Ref an, der hier draußen liegt. Der könnte K.O. sein, hier und so weiter. Und das Cover wurde dann wieder nicht gezählt und so. Irgendwie, die ersten, ich weiß nicht, wie lange, das waren 10 Minuten oder so des Matches, die waren wirklich okay. Dann kam Miz und Ashouf rein, dann war Chaos, dann hat da irgendwie nichts mehr. Dann gab es hin und wieder mal Moves von CM Punk und Triple H. Ab diesem Zeitpunkt bestanden die Moves nur noch aus Finisher. Es gab nur noch GTS und Pedigree hin und her. Und am Ende gab es dann halt den erfolgreichen Pedigree von Triple H gegen CM Punk. Ich weiß mehr, wie genau das passiert ist oder so. Keine Ahnung, dafür gab es in diesem Match einfach viel zu viel Chaos. Ich war extrem stark an TNA erinnert. 24 Minuten 9, dieses Match bekommt von mir. Wegen dem netten Anfang noch gerade 2,5 Sterne. Ich gebe den 3 Sterne. Also ich fand, das Match war am Anfang sehr gut. Ich fand, es war, wie du schon gesagt hast, absolut über oder wie heißt es, overbooked. Genau. Also viel zu viel Run-ins und Durcheinander und teilweise auch in sich nicht logisch. Ich habe jetzt Raw nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das bei Raw erklärt worden ist, warum zum Beispiel R-Truth das Pin gegen Triple H verhindert hat. Ach, das ist doch alles Kurzzeit gedacht. Da sollte nur irgendwie bei dem Pin verändern und da schuf er halt gerade da. Ich höre daraus, dass es bei Raw nicht erläutert wurde. Das finde ich also alles ziemlich unlogisch und dämlich. Schade. Weil eigentlich, so wie der Anfang war, hatte das Match Potenzial, ein wirklich hervorragendes Match zu werden. Und das hat sich dann leider dadurch zerschlagen. Das ist absolut richtig so. Ja, was soll man da noch zu sagen? Wie gesagt, 4 im Notensystem von mir für diesen Pay-Per-View. Ich habe übrigens, sozusagen Daumen in der Mitte. Ja, aber habe ich ganz aber stark in schon der Mitte. gewonnen. Schon mit einem leichten Schwenker nach unten. So, das Tippspiel Aber habe ich. dafür habe ich den Tipp gewonnen. Das Tippspiel habe ich natürlich 5 zu 3 gewonnen. Das ist natürlich selbstverständlich. Das stimmt doch nicht. Natürlich stimmt das. Das Betrug, ist. das ist doch Betrug. Wer hat denn da gezählt? Vince Russo oder was? Ich habe den Hornsboggle habe ich hier gemietet, der hat das gezählt. Ja, das kann ich mir vorstellen, der kann ja nicht zählen. Wer weiß, der kann rappen, also kann der auch zählen. Der kann rappen? Ja, kann sich nicht noch erinnern an WrestleMania. Ach so. Ja, WrestleMania werden wir ja zukünftig nicht mehr als Pay-Per-View sehen können. Ja, da kommen wir auch noch zu. Also als Pay-Per-View, wir werden den noch sehen können, natürlich. Also das, was du gelesen hast, wird sich dann ja nur auf Amerika beziehen wollen. Dementsprechend solltest du da keine Probleme mit haben. Wir werden WrestleMania auch in Wenn Zukunft ja noch. genauso gut läuft wie jetzt Night of Champions, dann ist das auch kein großer Verlust. Dann gucken wir halt alle UFC. Nee, also wir werden WrestleMania weiterhin ohne Probleme als Pay-Per-View gucken können in Deutschland. Wollen wir mal gucken. Da verbürge ich mich mit meinem ganzen Leben drauf. Da habe ich. Oh, das würde ich aber niemals machen. Da habe ich null Zweifel dran. Da kann ich absolut ohne Zweifel sagen, das ist. Raw Super Show 1999-2011 aus der Cricken Lowens Arena in Cleveland, Ohio. CM Punk machte sich auf den Weg zum Ring und sprach über sein gestriges Match gegen Triple H. Auch Punk glaubte inzwischen wie R-Truth und The Miz an der Verschwörungstheorie. Triple H kam heraus, stieg in den Ring und verdeutlichte immer noch der WWE COO zu sein. Laut Hunter hat sich Punk ebenso ein Rematch verdient. Triple H verkündete dementsprechend für Hell in a Cell ein Triple Threat Match um den WWE Champion-Titel zwischen John Cena, Punk und Alberto Del Rio. Diese Verschwörungstheorie, die Punk hatte, in der war übrigens jemand, der noch höher stand als Triple H, derjenige, der die Fäden gezogen hat und irgendwie Triple H und CM Punk aufeinander gejagt hat. Damit dann letztlich Laurinaitis als COO dastehen kann. Die Frage ist, wer war das? Denn John Laurinaitis steht ja. Denn John Laurinaitis steht ja nicht über Triple H. Über Triple H steht ja dann eigentlich nur noch das Board of Directors. Beide diskutierten weiter, bis plötzlich. Aber ich bin mir ganz sicher, dass Linda McMahon nicht zurückkommt. Als TV-Charakter. Da denke ich jetzt gerade zum ersten Mal dran. Nein, das glaube ich auch nicht. Es wurde Shane O'Mac wurde geschantet im Publikum. Nein. Also man hat da ja auch schon einiges gelesen. Also ich denke, von Vince McMahon kann man da doch recht klar ausgehen. Beide diskutieren weiter, bis plötzlich John Laurinaitis die alle betrat. Laurinaitis führte ein ernstes Gespräch und erinnerte Punk, für ihn zu arbeiten. Hunter unterbrach und erinnerte, der CEO zu sein, und Laurinaitis arbeitet wiederum für ihn. Laurinaitis feuerte Punk, doch Hunter stellte klar, dass ausschließlich er darüber entscheidet, wer gefeuert wird, und irgendjemand wird heute zum Ende der Show entlassen. CM Punk ist erstmal nicht entlassen. Dann gab es ein spaßiges 8-Man-Tag-Team-Match. Evan Bourne, Kofi Kingston, Justin Gabriel und Sheamus besiegten Christian, Wade Barrett, David Otunga und Michael McGillicuddy via Celtic Cross von Sheamus gegen Otunga. Spaßiges 8-Man-Tag-Team-Match. Da habe ich wohl nichts verpasst. Doch, netter Opener. Ein Referee teilte Triple H Backstage mit R-Truth und The Miz sofort nach ihrer Ankunft zu ihm zu bringen. But the Rio kommt ins Bild und bezeichnete Hunter als den schlechtesten CEO der Geschichte. Der Rio konnte nicht glauben, ein so barbarisches Rematch bestreiten zu müssen, und betet, dass Vince McMahon bald zur Company zurückkehrt. Hunter blieb gelassen und meinte, der Rio sollte beten, schließlich müsse er das Hell in a Cell Match überstehen. Hunter hat ihm dann noch angeboten, von wegen, er könnte jetzt ja auch direkt das Rematch bestreiten, aber der Rio meinte dann, er hat sich ja gar nicht vorbereitet und so. Ja, und aufgrund dessen hat sich Vince McMahon dann ja auch sehr aufgeregt. Vince McMahon hat sich aufgeregt. Kommt sehr selten vor, hast du gar nicht gehört? Nee. Ja, du hast auch gar nichts, ey. Das ist ja schlimm hier. Ich dachte, du hast immer hier Ficker vor und so ein Zeug. Ja, ich bin irgendwie 4-5 Sendungen im Rückstand. Ach so, da kann ich ja erzählen. Vince McMahon hat sich darüber aufgeregt, dass der Rio in diesem Promo den Namen von Vince McMahon genannt hat, also seinen eigenen Namen. Er soll wohl richtig, richtig ausgeflippt sein Backstage und hat da wohl noch eine Standpauke gehalten mit rot angelaufen im Gesicht, und es gab dann wohl direkt noch eine Sitzung, wo noch diskutiert wurde und so. Und zwar wollte Vince wohl nicht, dass sein Name da genannt wird, damit da irgendwie nicht vorausschauend jetzt so viele Leute direkt sagen, ach, Vince McMahon kommt bald zurück und so weiter. Also, er hat, so wie ich das gelesen habe, ist er richtig ausgeflippt. Ja, das hat er ja öfter. Von daher finde ich das nicht so. Ja. Ist nicht so wild. Burton Del Rio besiegt John Morrison via Aufgabe im Cross-Arm-Breaker innerhalb weniger Sekunden. Sehr gut. Ja, das ist jetzt für John Morrison nicht so gut. Das ist mir relativ egal. Auf jeden Fall wird Del Rio trotz des Titelverlustes nicht schlecht dargestellt. John Morrison finde ich auch nicht mehr so toll irgendwie. Ja, kein Wunder, der verliert ja auch laufend. Nee, also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Doch. Ich glaube, den findet keiner mehr so toll, weil er dauernd verliert. Ne? Nee, also, der wird schon sehr schwach dargestellt, muss man sagen. Ich finde das schade, ich finde ihn als Wrestler hervorragend. Aber da muss ja wohl wieder irgendein Blödsinn mit Melina passiert sein. Ich habe das auch nicht richtig gehört, aber das wird mir dann sicherlich nachher noch erzählen, was da jetzt schon wieder vorgefallen ist. Das wusste ich noch gar nicht. Ach so. Na, dann muss ich mal abwarten, bis ich die Sendung gehört habe. Ja, John Morrison macht aber auch so immer sehr einige Fehler. Also der ist im Ring auch nicht so sehr schlau. Nee, schlau ist er nicht. Er ist halt nur ein hervorragender Wrestler, aber ist halt kein besonderes offensichtlich. Ja, er ist ein hervorragender Wrestler, aber er macht einfach viel zu viel Mist im Ring. Und wenn er dann andauernd irgendwie verletzt ist oder nicht lange wresteln kann, dann bringt er natürlich auch nicht viel. Nee, er macht nicht viel Mist im Ring. Nee. Im Ring ist er schon gut. Ja, er ist gut, aber er macht so viel High-Risk-Zeug, auch wenn er verletzt noch ist halb. Zu 60%, dass er dann irgendwie wieder ein paar Wochen später oder Monate von wegen wahrscheinlich wieder in Verletzungspause muss. Und ein guter Wrestler, der irgendwie nur alle paar Monate mal da ist, bringt doch nichts. So wie Undertaker, meinst du? Ja, das liegt jetzt aber auch am Alter, muss man sagen. Ach so. Nach dem Match musste Morrison noch einen Kick von der Rio einstecken. Punkt. Raw Gaststar Hugh Jackman kam heraus und umwarb seinen neuen Film, bis er von Vicky Guerrero mit einem Excuse me unterbrochen wurde. Vicky und Dolph Ziggler machten sich auf den Weg zum Ring. Vicky bezeichnete sich als größten Fan von Jackman. Ziggler wurde eifersüchtig und legte sich verbal mit dem Gaststar an. Jackman ließ sich nicht einschüchtern und versprach im Umkleideraum einen Superstar zu finden, welcher Ziggler in einem Match besiegt. Es sollte sich dabei um einen Underdog handeln, denn in diesem Film geht es ja auch irgendwie um Underdog, den der Jackman da dann irgendwie aufbaut. Und zwar alles nur Roboter. Der Film muss wohl ziemlich furchtbar aussehen. So was, ich hab's ja nicht gesehen, aber die Werbespots, die sollen ja wohl nicht so toll gewesen sein. Fand ich okay jetzt. Hätte sie so schlimm Gott gehen, sag ich. Ich hatte nur gehört, dass das alles ziemlich albern und ziemlich schlecht aussehen soll. Naja. Wie man sieht, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Jackman holte sich da noch ein Fanplakat, auf dem Ryder ist größer als Wolverine stand. Danach verließ der Gäste die Halle übrigens. Bevor er das Plakat holte, gab es schon ganz laute We want Ryder Chants. Würde mich mal interessieren, ob das Plakat beabsichtigt da war oder ob das ungeplant war. Ist noch da? Ja, natürlich. Ich hab hier gerade gepiept, deshalb frage ich. Ja, würde mich interessieren, ob dieses Fanplakat wirklich ein Fanplakat war oder ob das beabsichtigt da platziert wurde. Hab ich nicht zugehört. Könnte ich mir aber schon vorstellen, dass das wirklich ein Fan mitgebracht hat. Ja, glaube ich auch. Der Jackman war sehr, sehr gut. Ja, also, ich hatte ja letzte Woche auch schon gesagt, dass der Jackman wohl der ist, der den Wolverine dargestellt hat. Deshalb liegt das ja durchaus nahe, so ein Plakat auch mal zu machen. Ja, ist richtig. Ich meine, weil er das noch im Ring geholt hat. Auf jeden Fall, Jackman sehr, sehr gut. Der schien interessiert. Der hat gut mitgespielt. Der hat keine Fehler gemacht. Der hat Spaß gebracht. Eindeutig 2 Daumen nach oben für Hugh Jackman. Ging ja auch noch weiter. Ja. Und er konnte, als er so gegen die Ringseile, dieses Running the Ropes gemacht hat, das konnte er zumindest besser als Kelly Kelly. Ja, da wollte ich auch noch sagen, das konnte er besser als einige andere Leute in der WWE. Du hast es zwar selber natürlich nicht gesehen und nur gehört. Doch, das habe ich gesehen, weil das lief bei den SmackDown in diesem Raw. Ja, okay. Das Raw. Bitte? Raw Rebound. Rewind oder Rebound oder so, genau. Da habe ich das gesehen. Ja, Rewind ist es, glaube ich, ja. Nun sollte es eigentlich zu einem Match zwischen Sin Cara und Cody Rhodes kommen. Doch dazu kam es nicht, da der zweite Sin Cara herauskam. Im Ring kam es zur körperlichen Auseinandersetzung. Nach ein paar Aktionen gelang Sin Cara, sein Ebenbild aus dem Ring zu befördern. Es handelt sich hierbei um den Face Sin Cara. Das war ganz schrecklich, weil es ganz schwierig war zu sehen, welcher Sin Cara ist welcher Sin Cara. Letztlich wusste man das dann schon. Zweitens sahen diese Aktionen total lapp aus. Lapp und schlapp, weil irgendwie keiner von beiden so richtig vernünftig die gezeigt hat. Es ist total schlapp ausgesehen und hat niemanden interessiert. Es gab kaum Reaktionen. Falsche Sin Cara, wurde im Wrestling Observer gesagt, soll sehr schnell, obwohl das nur 2-3 Aktionen waren, außer Puste gewesen sein. Ist dir da irgendwas von aufgefallen? Ist mir nicht aufgefallen. Okay. Ich trinke noch mal einen Schluck. Trink mal einen Schluck. Wasser. Habe ich jetzt gerade nicht. Kann ich nichts machen. Herrscht Wassernot. Ja. Ich habe übrigens, wo wir gerade bei Ostfriesland sind, ich habe heute das neue Buch von dem Klaus-Peter Wolf angefangen. Und? Auf dem Kindle. Hast du auch noch Besuch? Ich bekomme keinen Besuch. Das war nur die nette liebe Schwester. Auf dem Kindle habe ich das angefangen. Ich habe die ersten 12% gelesen heute und ist sehr, sehr unterhaltsam. Sehr, sehr gut. Werde ich heute auf jeden Fall noch weiterlesen. Ich denke so bis 20%. Das ist sehr, sehr gut. Ja, ich habe das Buch Sixter zu Ende gelesen. Am Wochenende. Und die ersten 100 Seiten fand ich sehr, sehr gut. Und dann wurde es ein bisschen gleichförmig. Also die Sprache war durchgängig toll, aber die Geschichte war dann... Also da war nicht mehr viel Geschichte dann, was kam. Das war halt mehr so... Es ging mehr um die Sprache als um den eigentlichen Inhalt, um die eigentliche Geschichte. Was ist denn das für ein Buch? Ja, das ist auch neue deutsche Literatur. Der ist auch nominiert für den Deutschen Buchpreis, so ähnlich wie der gegen die Welt von dem Jan Brandt. Und da geht es halt um etwas ältere Menschen, nicht ganz junge Menschen wie bei dem Jan Brandt. Und der eine, der arbeitet für so eine Ölfirma, für so eine Tankstellenfirma im Marketing, wie diese Tankstellen aufgebaut sind und die Tankstellen-Shops und dass es möglichst gut ist. Und der eine schreibt für das Firmenmagazin und so um dieses Zusammenspiel dieser Leute, die dann alle ein bisschen wahnsinnig werden und zu viel Drogen nehmen und zu viel trinken. Darum geht es so im Wesentlichen. Mhm. Also wie gesagt, sehr, sehr gute Sprache, aber die letzten 200 Seiten, das war schon sehr anstrengend. Lesen. Ich werde mich, glaube ich, mal, wenn ich die nächste Literatur, die ich hier noch rumliegen habe, werde ich, glaube ich, mal auch was von dem Literaturpreis nominierten lesen. Ich glaube, ich habe das Mädchen habe ich im Auge. Das habe also ich das Buch. Mal gesehen, aber das habe ich nicht bisher gekauft. Also ich bin jetzt erstmal dabei, dass ich mal die bisschen die Zeit aufhole, was ich da noch nicht gelesen habe. Und ich glaube, das dauert jetzt erstmal eine Weile. Die Zeit ist auf dem iPad sehr, sehr schön umgesetzt, muss ich aber sagen, ist mir eindeutig zu viel Woche für Woche. Da bleibe ich doch lieber bei meiner Frankfurter Rundschau, denn da habe ich täglich eine wunderschön aufbereitete Zeitung. Zudem ist die Zeitung ja auch stark im Geldmangel, wie ich doch letztens nochmal gemerkt habe, und die unterstütze ich dementsprechend noch gerne. Ja, nee, ich lese die Zeit ja auch nicht vollständig durch, aber ich lese das Feuilleton ja immer. Und das Feuilleton ist der umfangreichste Teil des Ganzen. Da sind jetzt diese Woche sogar 35 Artikel drin, aber das lohnt sich dann auch, finde ich. Nee, also nur wegen irgendwie Kulturteil oder ähnlichem würde ich jetzt keine Zeitung unbedingt lesen. Nee, also das schaffe ich einfach nicht. Wenn, also sag ich mal, Feuilleton ist ja mehr als nur Kulturteil, ne? Also, ja, ich weiß, das hast du letztes Mal auch schon mal dargelegt. Wenn du einen Politikteil hast du ja im Feuilleton auch politische Artikel. Oder dann hast du beispielsweise ein Interview mit einem Künstler, der hier in Hannover eine Ausstellung hat. Und dann kommt man natürlich schon ins Nachdenken, ach, das ist ja ein ganz interessantes Interview. Vielleicht solltest du da dann doch mal hingehen und dir die Ausstellung mal angucken. Das ist vielleicht interessant, wenn man in Hannover wohnt. Da hast du natürlich nichts von, ja. Wenn du jetzt in Riepa wohnst, zum Beispiel. Nee, wobei, das natürlich auch, es ist halt einfach ein Kulturteil, mehr oder weniger. Also es ist jetzt kein Politikteil. Ja, aber es ist vielleicht politische Literatur, aber es ist eindeutig kein Politikteil, sonst wäre es vorne im Politikteil drin. Nee, Feuilleton ist immer mit dem Gesellschaftsaspekt. Also da geht es dann eher um Gesellschaftspolitik und im Politikteil geht es ja dann doch eher um konkrete Tagespolitik und Parteipolitik. So, meine Stimme ist gleich weg. Dann müssen wir mal sehen, dass wir durchkommen, weil wir haben ja noch einen wichtigen Engel bei SmackDown zu erzählen. Ja, relativ. Eine halbe Stunde ist auch Essenszeit, sehe ich gerade. Ja, ich glaube, das könnte ein bisschen knapp werden, da müssen wir noch ein bisschen überziehen. Ja, ich glaube, in einer halben Stunde ist deine Stimme eh weg. Da bin ich mir nicht so sicher. Das schaffen wir. Werden wir sehen. Backstage entschuldigten sich The Miz und Arshuf. Was? Hinterrücks. Ach nee, Backstage. Hinterrücks. Was heißt Backstage eigentlich? Backstage. Hinter der Bühne. Backstage entschuldigten sich The Miz und Arshuf für ihr Eingreifen im gestrigen Match. Inzwischen wissen beide, dass Hunter nicht Bestandteil der Verschwörungstheorie sei und das Eingreifen falsch war. Truth legte nach, entschuldigte sich bei Hunter, dem WWE-Universum sowie Lil Jimmy. Hunter nahm die Entschuldigung an und versprach beiden jeweils mit einer Strafe in Höhe von $250, wenn sie noch ein weiteres Mal einen Offiziellen angreifen würden. Von wie viel? 250.000? Genau, nicht 250. Danach erklärte er, dass sie nachher noch in einem Tag-Team-Match auf CM Punk und John Cena treffen werden. Ja, ist schon ein bisschen komisch. CM Punk und John Cena sind jetzt die besten Kumpels und deshalb werden die mal zusammen ins Tag-Team gepackt. Ja, dass es diese Feindschaften in einem Tag-Team gab, das gibt gepackt werden, das gab es in früher Zeit auch schon oft. Das finde ich ehrlich gesagt so ganz gut. Aber was ich gehört habe, ist, dass die beiden gut zusammen gekämpft haben und es da überhaupt keine Feindschaft gab. Ja. Ich weiß es nicht, du wirst es mir dann erklären, wenn es anders war. Also ich habe da jetzt nichts Unlogisches entdeckt, sagen wir so. Ich finde übrigens diese Geldstrafe im Wrestling-Business, da kann ich mich auch nicht so ganz mit anfreunden, aber... Also wenn es eine vernünftig hohe Strafe ist und nicht so wie bei TNA irgendwie 500 Euro, dann finde ich das okay. TNA, 500 Euro bezahlen hier, ja. Theodor Long machte sich nach einer Werbepause auf dem Weg aus der Halle. Das war auch super. Werbepause vorbei und Theodor Long geht aus der Halle. Da dachte ich schon, ja, jetzt haben wir die olle Promo hier verpasst. Ja. Kein komisches Tag-Team-Match wird festgesetzt. Im Ring teilte Jim Ross den Fans mit, dass Randy Orton seine Rematch-Klausel beansprucht. Alle freuen sich. Und daher kommt es bei Hell in a Cell zum erneuten Aufeinandertreffen zwischen Henry und Orton. Alle buhen, weil sie dachten, das passiert jetzt. Nun führte Jim Ross ein Interview mit dem neuen WWE World Heavyweight Champion. Da Jim Ross nicht zu seinen Unterstützern zählte, sollte sich der WWE-Kommentator bei ihm entschuldigen. Jim Ross, der scheint auch gegen viele Leute zu sein, oder? Jim Ross ist nicht gegen viele Leute. Warum sollte er gegen viele Leute sein? Da gab es letztens schon mal irgendwie so eine Promo, wo jemand gesagt hat, von wegen Jim Ross war ganze Zeit gegen mich. Ja gut, das ist das Gimmick jetzt, weil... Vince McMahon gefällt das ja Jim Ross zu ärgern, deshalb macht er das. Ja, ich weiß nicht. Ross entschuldigte sich das und... Ja, das ist ja so das persönliche Vergnügen von Vince McMahon, Jim Ross zu ärgern. Ja. Naja. Ja, schon seltsam, oder? Nee, ist wirklich so. Vince McMahon, ja, ich weiß wo, Vince McMahon ist sehr, sehr seltsam, ja. Ich glaube, kein guter Arbeitgeber. Ross entschuldigte sich und Henry meinte, Arschkriecher zu hassen. Henry brachte Jim Ross in die Knie. Ja, von der Sprache. Ich habe das nur zitiert. Henry brachte Jim Ross in die Knie. Jerry Lawler stieg in den Ring, um seinen Kollegen zu helfen. Er verpasste Henry einen Schlag. Henry konterte mit einem Headbutt. Danach schnappte er sich den King und führte den World Strongest Slam aus. Außerhalb des Rings wurde Lawler mit einem weiteren World Strongest Slam von Henry durch den Kommentatorentisch befördert. Das medizinische Personal kümmerte sich um Lawler. Bei diesem World Strongest Slam durch den Kommentatorentisch wurde Lawler wohl verletzt und musste direkt ins Krankenhaus. Ja, die haben vergessen, eigentlich sollte der Tisch vorher manipuliert werden. Ja, der sollte präpariert werden. Und irgendwie wurde das vergessen. Ich weiß nicht, wie man sowas vergessen kann, aber nur gut. Das weiß ich auch nicht, aber dadurch, dass sie es vergessen haben, ich meine, er ist ja nun auch schon über 60, Jerry Lawler, durfte er sich ins Krankenhaus begeben. Glücklicherweise ist er, hat er jetzt nichts super Ernsthaftes. Aber ja, er hat sich schon schwer, ist schon schwer angeschlagen, aber es ist nicht, wo er jetzt dann monatelang irgendwie Probleme haben wird. Ja, der wurde auch richtig ordentlich auf den vorderen Teil des Tisches geballert. Nach der Werbepause, Jerry Lawler wird aus der Halle gebracht. Judge Matthews setzt sich zu Michael Cole an den Kommentatorentisch als Ersatz. Dann haben wir an Divas Tag Team Match. Eve Torres und Kelly besiegen Beth Phoenix und Natalya via Roll-Up von Eve gegen Natalya. Also, Beth Phoenix und Natalya haben noch eine Niederlage eingesteckt. Boah, wir sind noch immer bei Raw, ne? Was das denn Ach. mit der Storyline zu tun haben soll, weiß ich auch nicht, warum man das macht. Mein iPad ist gleich leer. Vielleicht möchte man ja, dass Kelly die längste amtierende Diva-Championess wird und lässt sie 7 Jahre lang die Titel verteidigen. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Hugh Jackman stand bei Zack Ryder und meinte, er sei definitiv sondern kein Außenseiter, sondern ein perfekter Superstar. Nee, das hat er so auf jeden Fall nicht gesagt. Zack Ryder hat seine Sprüche abgelassen, da dieses Woo-woo-woo, you know it, und Serious Bro, da so ein Zeug, und Hugh Jackman meinte dann, okay, du bist kein Außenseiter, du bist ein absoluter Loser und so weiter. Und meinte dann, ach, perfekt, genau das suche ich doch. Ja, ob das so gut ist für Sequoia, da weiß ich nicht. Das hat zu 0% geschadet. Ich bin da anderer Meinung. Nee. Also ich finde, man muss nicht immer auf diesem einen. Das finde ich sogar schrecklich, wenn Leute sagen, wegen einem Wort, ach, das schadet dem und so. Das interessiert jemanden in einer Woche interessiert das keinen mehr, ob der das jetzt mal schnell gesagt hat. Es gab hier super Marketing zwischen Zack Ryder und Hugh Jackman, die passten super zusammen. Das ging ja auch um die Medien hier in Prominent in Deutschland. Nach dem Promi-Dinner auf Vox gab es auch eine Szene, wo Jackman, Dolph Ziggler und Ryder zu sehen waren. Nee, danach Prominent. Ich guck das Promi-Dinner und danach läuft es halt. Promi-Dinner, Prominent. Du guckst auch wirklich das ganze Boulevard durch, oder? Nee, nee, nee. Ja. Also Oma guckt auch immer Promi-Dinner. Nee, die guckt immer das perfekte Dinner. Ja, das meine ich auch. Das meine ich. Das meine ich. Und sie hat mir gesagt, dass dieses Promi-Dinner, das guckt sie nicht. Das findet sie nicht Nee, schön. nee, nee, ich meine doch das perfekte Dinner. Also die reguläre Wochensendung. Ja, okay, das perfekte Dinner ist was anderes. Das kann man sich ja angucken. Da erfährt man ja wenigstens ein bisschen was über normale Leute und wie die so leben und Also wo die wohnen. Das ist ja okay. da ist jetzt auch kein Unterschied, ob Promi-Dinner oder das normale, weil die Promis, die jetzt dran sind, die kennt eh keiner. Das ist letztlich genau das Gleiche, nur dass das alles an einem Abend abläuft und nicht innerhalb von 5 Tagen in der Woche. Gut, ich habe mal davon eine Wendung gesehen, muss ich zugeben. Die hat mir aber auch gut gefallen. Ja, siehst du, und warum redest du Das dann so war, schlecht über die Sendung? die in Hamburg spielte und weil da Carlo von Tiedemann und eine Boxerin dabei war. Und das gab dann natürlich eine gewisse Verbindung zum Kampfsport. Und da dachte ich, das guckst du dir mal an. Das war einigermaßen unterhaltsam. Ja, Echo Fresh war da auch Ich schon. würde jetzt nicht danach irgendwelche Boulevard-Sendungen gucken. Ja, nee, die gucke ich auch nicht gezielt, aber die lief halt danach. Ach so, und du hast den Ausschaltknopf. Nee, ich habe das dann doch laufen lassen nebenbei. Weil du den Ausschaltknopf nicht gefunden hast. Ich mache den Fernseher doch nicht auf, nur weil mir eine Sendung, die da jetzt gerade läuft, nicht. So, wenn du den einmal morgens kurz vor der Schule anmachst, dann lässt du den einfach bis Mitternacht durchlaufen. Nee, also erstens mache ich persönlich keinen Fernseher morgens an und zweitens lief das ja auch abends. Wer macht denn für dich den Fernseher morgens an, wenn du das nicht persönlich machst? Die anderen Leute hier. Ach. Ich würde ihn auslassen. Aber du hast ja da nichts mit zu Zur sagen und Power, die läuft halt durch. Selbstverteidigung. Zack Ryder besiegt Dolph. Habe ich ein bisschen aus dem Konzept gebracht? Nee, nicht wirklich. Ich habe hier nur gerade zu kämpfen mit meiner Stimme. Ich bin noch so ein bisschen am Herumexperimentieren, ob ich lieber leiser spreche oder etwas lauter. Ich weiß es nicht genau. Zack Ryder besiegte Dolph Ziggler mit Vicky Guerrero an der Seite via Rough Ryder. Zuvor wurde Ziggler mit einem Faustschlag von Hugh Jackman niedergestreckt. Das war sehr, sehr gut gemacht. Hat mir gefallen. Ja doch, das habe ich gesehen. Das, also in den Ausschnitten, die bei SmackDown liefen, und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Hat mir gefallen, hat ein Medienecho gebracht, wie man gesehen hat. Daumen nach oben. Ein weiteres Mal zwei Daumen nach oben für Hugh Jackman. Bei Raw. Ja, den Film gucke ich mir trotzdem nicht an. Nee, das werde ich auch nicht machen. Ich gucke eh keine Filme. Nicht wirklich. Gehst du gar nicht mehr ins Kino? Ich habe mir neulich mal wieder so einen Wisch vom Cinemax geholt, um zu gucken, was da läuft. So ein Wisch? Ja, diesen Flyer halt. Es gibt hier zwei große Cinemax-Kino und da gibt es dann immer jede Woche so ein Zettel, wo du drin steht, was da im Film läuft. Ja, das klingt schon besser. Und bis auf einen Film ist da nichts, was mich wirklich interessiert. Mal gucken, nee. Ob ich mal wieder ins Kino gehe. Ich glaub, Wenn ich Filme gucke, dann ist das zu Hause. Wenn ich Filme gucke, dann ist das zu Hause, aber in der Regel gucke ich eigentlich eher Serien. Ja, Serien höre ich jetzt auf, das wird mir zu viel. Außer Harald Schmidt Show, die gucke ich natürlich immer. Aber. Ja, da habe ich auch die letztens. Bei der Harald Schmidt Show war in der letzten Woche eine Geschichte, die. Nee, nicht verraten, das will ich selber gucken. Achso, das guckst du auch. Ja, ich habe die erste Sendung auf Sat.1 habe ich bisher nur geguckt, aber ich bin dabei. Auf jeden Fall die Sendung vom 21. an. Da ist als musikalischer Gast Zeller zu und das wird dich ziemlich begeistern. Okay. Vielleicht mache ich das heute Abend noch. Ja. Backstage schwärmte Jack Swagger, mal wieder von Vicky Guerrero. Er fand sie im Verlauf des Abends beeindruckender im Vergleich zu Dolph Ziggler. Keine Ahnung, was der Satz jetzt bedeutet. Gleichzeitig könne er sie zu Hugh Jackman bringen, wenn sie wolle. Vicky könnte sich allerdings vorstellen, dass sich Swagger ihrem Stable anschließt. Swagger küsste Vickys Hand. Dolph schaute nicht erfreut. Keine Ahnung, was der Satz jetzt bedeutet, aber ich will das mal hier so stehen lassen. Ja, so ist das hier. So ist das hier. Backstage unterhielten sich John Cena und CM Punk über ihr gemeinsames Tag-Team-Match sowie das Triple Threat-Title-Match bei Hell in a Cell. Cena erinnerte Punk an die noch anstehende Entlassung. Er bezeichnete es als Schande, wenn Punk derjenige sei. Punk feuerte zurück, auch er würde es als Schande bezeichnen, wenn Cena als erster WWE-Champion die Company verlassen müsste. Boah, ich trinke nochmal einen Schluck, wa? Trink mal einen Schluck Wasser. Ja, Cola hier. Koffeinfrei Light. Doppelt gemoppelt, nennt man das auch. Ich weiß nicht, ob der Zucker, der da drin ist, egal ob es jetzt echter Zucker oder Süßstoff ist, ob der nicht eher das Ganze schlimmer macht. Weil das ist ja dann irgendwie ein bisschen klebrig im Hals und du brauchst ja im Moment eher was, das den Hals durch. Für einen kurzen Moment ist es eindeutig besser. Okay, dann macht es vielleicht nicht so tragisch sein. Es ist ja auch kein Zucker drin, das muss man ja sagen. Ja, aber dieser Süßstoff könnte eine ähnliche Wirkung im Hals haben, weiß ich nicht. Aber dann musst du selber wissen, so wie es halt bei dir wirkt. Ich habe ja gerade kein Wasser. Tag Team Match. John Cena und CM Punk besiegen The Miz und R-Truth via GTS. Und plötzlich Wassernot in Ostfriesland, oder? Nee, eigentlich nicht so sehr. Achso. Wir haben genug Wasser. John Cena und CM Punk. Es gibt Wassernot in Ostfriesland. Ja. John Cena und CM Punk besiegen The Miz und R-Truth via GTS von Punk gegen The Miz. Jetzt möchte ich euch mal aufklären, weil ich, wie ich das Tag Team aus John Cena und CM Punk nicht problematisch fand und warum die nicht aufeinander losgegangen sind. Beide haben wiederholte Male gesagt, dass sie gegeneinander sich gegenseitig respektieren, die andere Leistung jeweils. Und nicht direkt so Feinde sind halt. Der Kampf von Punk gegen Cena war auch vielmehr, wie er ja selber gesagt hat, irgendwie so ein Kampf gegen das Bild, wie Cena von der WWE dargestellt wurde und so weiter. Dementsprechend, beide sind keine richtig starken Feinde. Dementsprechend fand das sehr gut gelöst Und gar nicht problematisch, dass beide nicht wie verrückt aufeinander losgegangen sind. Nach dem Match. Ich bin da von diesen Tech-Teams kein großer Freund von. Ich finde das immer sehr nett. Das macht man vor WrestleMania auch. Ich erinnere mich noch an WrestleMania. Ich glaube 23, als Cena gegen Shawn Michaels im Main Event stand und irgendwie die Raw davor oder danach Cena und Shawn Michaels im Tag Team die Tag Team Title gewinnen konnten. Das fand ich sehr gut. WrestleMania 23 war sowieso super. Damals. Ja. Als es sich noch gelohnt hat, Wrestling zu gucken. So ist das. Nach dem Match. Das klang jetzt etwas zu pessimistisch, oder? Es ist aber leider so. Ja, momentan ist es wieder besser, muss man sagen, aber es ist vor, sagen wir, vor 4 Monaten war es wirklich recht schrecklich. Ich finde, im Moment geht es wieder dahin, dass es ziemlich schrecklich wird. Ich finde das ein bisschen schade, wie man einige sehr, sehr gute Storylines nicht wirklich ausgenutzt hat. Meiner Meinung nach. Ja, das liegt daran, dass jetzt der letzte Pay-Per-View so schlecht war, deshalb bist du gerade so in schlechter Laune dazu. Ja, das könnte sein. Und ja, im Moment merkst du ja auch, ich bin auch nicht mehr besonders, wenn ich jetzt von der Arbeit aus genug zu tun habe und dann bin ich auch nicht mehr so dahinterher unbedingt Raw zu gucken und SmackDown gucke ich dann halt, weil das am Wochenende ganz gut passt. Nach dem Match feierten Punk und Das Cena war ihren. anders. Was? Da habe ich wirklich dann dienstags, wenn ich die Aufzeichnung hatte, auch spät abends, dann sehr spät abends noch Raw geguckt. Da sage ich jetzt lieber, nee, dann gehst du lieber pünktlich ins Bett, dass du für den nächsten Tag für die Arbeit ausgeschlafen bist. So wichtig ist das auch nicht. Dass ich das immer direkt da, direkt am Dienstag und so geguckt habe, muss ich sagen, das habe ich fast noch nie gemacht. Sehr selten. Nach dem Match feierten Punk und Cena ihren Sieg, bis Triple H herauskam, sich für die Unterbrechung entschuldigte und sagte: Gutes Match, Miss, Truth, ihr seid gefeuert. The Miz und R-Truth waren schockiert, Triple H verließ die Halle. The Miz und R-Truth haben sich bei diesem Match übrigens auch extrem bemüht, nichts, ich sag mal, Illegales zu machen und haben auch immer hier diesen weißen Faden da an der Ringecke hochgezeigt und immer Hände hoch und haben auch immer auf das gehört, was der Ref gesagt hat und sowas. Ja, aber das ist komisch, dass bei dem Raw Rebound da gar nicht zugesagt wurde, dass sie jetzt diese Storyline gemacht Ja, was merkt man interessanterweise, wo ich jetzt gerade haben. drüber nachdenke, auch gar nicht. Es wird gar nicht gesagt, was da jetzt mit passiert war. Die können ja, in ihrem Leben sind die wirklich gefeuert. Ja, man weiß es nicht. Backstage wurde Hunter von Sind die Scott. ja wirklich gefeuert? Vielleicht Back, Backstage. Störung. Backstage wurde Hunter von Scott Stanford gestoppt. Er wollte ein Interview führen, doch plötzlich prügelten The Miz und R-Truth hinterrücks auf Triple H ein. Das WWE-Roster befand sich auch Backstage, hat da saß da und hat all so geredet miteinander und dachte, oh, das kann ja nicht sein, Miz und R-Truth gefeuert. Es handelte sich hierbei, glaube ich, auch um das ganze Roster. Griff ein und warf The Miz und R-Truth aus der Arena mit einem verärgerten Hunter, endete Monday Night Raw. Das war ja auch sehr seltsam, wie die ganzen Superstars, das ganze WWE-Roster da von Triple H kommandiert wurde und hier von wegen, und die wurden dann so, Triple H trat da so die Tür auf und dann wurden die da irgendwie direkt rausgeworfen, Tür zu und Triple H ist da dann wie so bekloppt davon gelaufen und hat da noch was umgeworfen. Das war ich sehr seltsam. Ja, das ist ja auch ein Ding. Ja, Triple H hat die Kontrolle verloren. Das heißt, So. dann wird Vince mit Männern wiederkommen. Früher oder später wird es da Das wohl zukommen. Sieht schon alles sehr stark nach einer Rückkehr von Vince McMahon aus, muss man wirklich sagen. Ja, es wird dazu kommen. Früher oder später. Ich glaube das auch. SmackDowns Ausstrahlung 23.09. aus dem Erwin G. Nutter Center in Dayton, Ohio. Das komplette SmackDown-Roster stand um den Ring, während John Laurinaitis über Triple H's Job als COO sprach. Laurinaitis kündigte World Heavyweight Champion Mark Henry an. In der nachfolgenden Promo sprach Henry an, insgesamt über 15 Jahre gebraucht zu haben, um den Titel zu gewinnen. Und nun hat er keineswegs vor, ihn zu verlieren. Es dauert jetzt nochmal 15 Jahre, bis er den Titel verliert. Das wär's mal. Triple H kam heraus und verlangte das Mikro. Henry zögerte. Nachdem Hunter das Mikro, hier steht Mirko, das Mikro bekam und etwas. Ja. Nachdem Hunter das Mikro bekam und etwas mitteilen wollte, ich trinke noch mal einen Schluck, es tut mir sehr leid. Schenk mal Druck. Da kam dann Christian rein. Ja, warte mal. Also, ich dachte, ich sollte mal übernehmen. Ja, mach das bitte mal. Das würde mich sehr, sehr freuen. Jetzt, wo du es kannst, bitte, bitte. Ich habe mir keine Notizen gemacht, deshalb muss ich das aus dem Kopf machen und du musst mich dann korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Bitte. Also da kam dann Christian rein zur Musik und hat sich da durchgedrängelt durch die Leute und ist in den Ring gestiegen und hat dann gesagt, hat erstmal Triple H Honig ums Maul geschmiert und ihm gesagt, er findet das ganz toll, wie er da seinen Job als COO macht. Und er müsste aber wissen, dass hier ich, Christian, ich bin der eigentliche Chef hier bei SmackDown, die Leute brauchen einen Führer. The Face of SmackDown. Das sollte man im Deutsch vielleicht nicht 1:1 übersetzen, aber so ähnlich hat er das gesagt. Und die Leute da, die da draußen stehen, die gucken alle mich als ihr Idol an. Und ich bin ja hier der Herrscher von SmackDown ist. Und er müsse sofort nach dem... Mark Henry und Randy Orton ihren Kampf bei Hell in a Cell gehabt haben, müsse er sofort ein weiteres Match um den Titel gegen den dann amtierenden Champion bekommen. Und offensichtlich hofft er, dass es eher Randy Orton als Mark Henry ist. Denn Triple H macht dann die Ankündigung, warum warten? Du kriegst heute in der Show dein Titelmatch und zwar trittst du in einem Lumberjack-Match gegen Mark Henry am Ende der Sendung um den Titel an. Das war sehr gut gemacht, muss man sagen, mit den ganzen Leuten da im Ring und so. Ich dachte jetzt meine Zusammenfassung. Ja, ich möchte da nur noch was zu sagen. Ich kommentiere das und du darfst weitermachen. Ja. Das war insoweit sehr gut gemacht mit den Leuten um den Ring herum. Bei Mark Henry hatte sich da übrigens auch so ein großer Gang gebildet, als er reinkam. Das war sehr gut, weil sich das so ein bisschen dann. Es war anders als die anderen Promos halt, weil. Man hat sich das gemerkt, die Leute standen um den Ring, es war nicht einfach so 0815 wie immer am Anfang von SmackDown. Es war mal etwas ganz anderes. Ja, fand ich auch gut. Ja. Und es gab auch am Ende kein, nicht schon wieder irgendwie ein Tag-Team-Match, sondern ja. Es gab tatsächlich einen Titelkampf und dann noch mit dieser Stipulation Lumberjack, das fand ich eigentlich ganz nett. Ja. Dann haben wir das Match zwischen Sheamus und Heath Slater. Wo Sheamus wieder Brokick gewinnen kann. Heath Slater sieht zwischendurch sogar relativ in Ordnung aus. Nochmal? Das habe ich akustisch nicht verstanden. Heath Slater sah zwischendurch sogar relativ in Ordnung aus. Ach so, okay. Ja. So, Christian ist Backstage bei The Great Khali, da darfst du übernehmen. Er hat jetzt nur, also die Details weiß ich nicht. Es kommen jetzt lauter solche Segmente und in diesen Segmenten hat, Christian immer versucht, den, mit dem er da gerade gesprochen hat, davon zu überzeugen, dass er ihm helfen soll, später in dem Lumberjack-Match den Titel zu gewinnen. Und dann hat er den angedeutet, du kriegst dann von mir auch ein Titel-Match. Und das gab es einmal mit, hier jetzt mit Great Khali und dann später nochmal mit Sheamus und noch mit irgendwelchen anderen Leuten, glaube ich auch. Wobei das Segment mit Sheamus, mit der Kartoffel noch am schönsten war, aber das kommt ja dann erst später. Ja. Ist richtig, gab es mit mehreren Leuten, das war alles sehr gut, vor allem weil Christian halt immer so kurz vor Schluss hat er dann einfach schnell gesagt, ach, du bist auf meiner Seite, danke, wir sehen uns später, und ist er schnell weggelaufen, bevor er gegenüber irgendwas anderes sagen konnte. Ja. Eine kleine Ruhepause zwischendurch ist auch immer gut. Ja, ich muss noch eben hier was regeln. Wade Barrett besiegt Justin Gabriel via Wasteland. War okay. Wade Barrett ist gut. Ja, ich überlege gerade, da war nichts Besonderes. Ich kann mich jedenfalls an nichts Besonderes erinnern. Backstage mit Striker interviewt Randy Orton zu seinem kommenden World Heavyweight Championship Titelmatch in 2 Wochen bei Hell in a Cell. Orton versprach, den Titel aus der Hölle mitzunehmen. So, diesmal hat Christian mit Ezekiel Jackson gesprochen. Ja, mit dem, da weiß ich gar nicht mehr, was er mit dem gesprochen hat. Ich glaube, da bin ich kurz rausgegangen und habe mir eine Tasse Tee geholt. Unbedingt. Aber das war alles, wie gesagt, dieselbe Geschichte. Er hat halt die Leute versucht zu überzeugen, dass sie ihm helfen sollen, den Titel zu gewinnen. AJ und Caitlin gegen Beth Phoenix und Natalia, du darfst übernehmen. Ich weiß nur, dass Natalia und Beth Phoenix gewonnen haben. Ich glaube, am Ende hatte Beth Phoenix diesen komischen Move da, dieses mit dem Gesicht nach vorne gegen AJ gezeigt. Das nennt sich auch Glam Slam. Genau, und die Kommentatoren haben gesagt, das war jetzt aber auch Zeit, dass Phoenix und Natalya mal wieder gewinnen, wenn sie hier so dominant sein wollen. Die letzten zwei Matches haben sie beide verloren, sowohl beim Pay-Per-View als auch bei Raw. Das Match ansonsten, da war nicht viel. Mir ist vor allen Dingen aufgefallen, dass Caitlyn wieder sehr schlecht war. Die ist halt noch zu kurz dabei, die hat eigentlich im Ring noch nichts zu suchen, aber gut, ist halt da. Ich fand die eigentlich alle relativ in Ordnung im Ring. Ja, dann kommt das große Match zwischen Cody Rhodes und Randy Orton. Da darfst du direkt weitermachen. Da gibt es ja einiges zu erzählen. Ja, das eigentlich Interessante ist das Ende des Matches. Also das Match an sich war relativ ausgeglichen. Dann es ging kurz auch mal nach draußen während des Matches. Es ging ziemlich hin und her. Beide sahen einigermaßen stark aus und dann gab es irgendeine Szene. Da war der Ringrichter abgelenkt, aber ich weiß nicht mehr durch was. Und dann hat Cody Rhodes selber sich seine Maske abgenommen und hat damit auf Triple H eingeschlagen. Randy Orton. Genau. Triple H habe ich gesagt, ne? Natürlich Randy Orton. Hat dann das Cover gezeigt, aber Randy Orton ist aus dem Cover rausgekommen. Zu dem Zeitpunkt, jetzt weiß ich wieder, wie er den Ringrichter abgelenkt hat. Der uralte Trick, der auch gerne hier in Hannover bei der lokalen Indie-Show gemacht wird. Ringpolster lösen. Von dem Turnbuckle diesen Schutz abmontiert das und dann sagt der Ringpolster. Ringrichter, das geht nicht. Und der Ringrichter stellt sich dann hin und montiert das ab und da guckt der Ringrichter halt auf dieses Ringteil und dann da war die Chance für Cody Rhodes dazu zu schlagen. Ja, ich Und möchte dann ja einmal die Fachwörter loswerden. Es handelt sich hierbei um das Ringpolster. Genau, dann hat er sich die Maske aber nur so halb wieder angesetzt, hat wohl hinten den Verband nicht so richtig zugemacht und nach dem Kickout hat dann Triple H ihm die Maske abgerissen, hat einmal auf ihn zugeschlagen und nochmal, da hat der Ringrichter ihn disqualifiziert und dann ging es erst richtig los, weil dann entstand ein sehr, sehr langer Brawl zwischen Ich möchte noch mal einmal ganz kurz, genau. bevor du weitererzählst. Ja, jawohl. Warte. Ich möchte einmal noch darauf hinweisen, ich fand den Referee in dem Match fand ich fantastisch, der hat als Cody Rhodes die Maske abgenommen hat und dann das Cover zeigen wollte und dann auf der Maske so lag und jeder locker war, meinte der Ref direkt, was ist hier denn los? Cody, du weißt doch, die Maske löst sich nicht von selbst und so weiter. Da fand ich den Ref super. Fand ich super. So, kannst weitermachen. An der sehr schönen Berichterstattung. Also dann ging's als Brawl nach draußen. Also erst war einiges, was noch im Ring passiert ist. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ich glaube, Randy Orton hat diesen DDT gezeigt und er Es hat gab mehrfach mit der Maske ja, es gab erst weitere harte geschlagen. Schläge mit der Maske und dann Oder? diesen DDT. Bitte? Es gab erst weitere harte Schläge mit der Maske und dann den DDT und die Schläge mit der Maske waren genau wie die ganzen anderen Schläge, die es da noch gab, wirklich extrem hart, muss man sagen. Die haben ordentlich Krach gemacht, die waren wirklich hart. Sah jedenfalls so aus, ja. Ja. Und Ja, ich meine, irgendwie man so ein ging. Klatschgeräusch, das kann man ja nicht irgendwie stellen oder so, das ist ja halt da. Irgendwann ging es dann jedenfalls nach draußen und dann hat Randy Orton sich die Ringglocke gepackt. Dann hat er zwei, dreimal mit diesem kleinen Hammer auf die Ringglocke geschlagen, die dann den Hammer weggeworfen und hat Cody Rhodes, der so halb auf dem Kommentatorentisch lag oder so davor kniete, hat ihm die Ringglocke ziemlich hart gegen den Kopf geschlagen und dann fing Cody Rhodes ganz, ganz übel an zu bluten. Da weiß ich jetzt nicht, ob das Blading war, ob er sich geschnitten hat oder ob das wirklich von der Ringglocke war. Hast du da was gehört? Nee, ich hoffe, dass es Blading war. Das Was fände das ich Punkt? Ja. sehr interessant, wenn man das jetzt wieder einsetzt. Man hat auf jeden Fall nicht direkt gesehen, wie er dann angefangen hat zu bluten. Es war nur so, dass er dann, dass man den dann als nächstes direkt auf dem Kommentatorenpult sah und dann sah, dass er als auch Cody Rhodes ziemlich blutüberströmt waren. Ja, und dann ging es los. Also man hat von Man der. hat aber nie wirklich die ganze Wunde gesehen im Gesicht. Das hat man nicht. Ja, also von der Kameraführung hat man das so gemacht, dass man ziemlich viel von Randy Orton gezeigt hat, so sein Gesicht und Man hat wo man das Knall eigentlich diese Blutwunden und so hat man alles immer nur von hinten gesehen. Ja, was man aber gesehen hat, ist, dass Cody Rhodes, weil es gab dann die Szene, wo Randy Orton ein RKO auf dem Kommentatorentisch gezeigt hat und da hat man dann von hinten so Cody Rhodes gesehen und da hat man gesehen, dass er wirklich ganz schlimm geblutet hat, weil der ganze Körper bis hin zu den Beinen war blutüberströmt. Man hat gesehen, dass vor dem Kommentatorentisch eine Blutlache war. Man hat gesehen, dass Randy Orton selber voller Blut geschmiert war. Also das muss ganz, ganz schlimm gewesen sein. Und man kann auf YouTube auch so ein paar Bilder-Shows, so Dia-Shows sehen, wo Fans, die da in der Nähe waren, das fotografiert haben. Und das sah wirklich extrem übelst aus. Deshalb glaube ich, irgendwie nicht so richtig, dass das ein Blade-Job war. Aber man hat auch wirklich auf diesen Fotos bei YouTube, das war ganz interessant, konnte man halt auch sehen, dass doch einige jüngere Kinder auch da in den ersten Reihen waren und der eine guckte auch nicht so richtig fröhlich. Der andere fand das super, der kann erst 10 gewesen sein, der hat da gejubelt, der hat das wahrscheinlich gar nicht verstanden. Und einer guckte auch ziemlich erschrocken, also das ist sicherlich etwas, was der WWE dann nicht so gefallen hat. Deshalb glaube ich auch, entweder hat er einen Blade-Job gemacht und zu tief geschnitten, oder, und ich glaube, dass fast die Ringglocke hat den wirklich aufgeschnitten. Ja. Ja, das war jedenfalls am Ende das Segment und dann Cody Rhodes hatte auch sehr schnell da so ein weißes Handtuch um den Hals, noch als dieser eine Move kam. Das war dann auch sofort sehr, sehr rot, voller Blut. Das war schon heftig. Also das hätte man, das ist so ein Engel, den kann man einmal alle 5 Jahre machen und dann aber richtig ausnutzen, wenn man halt bereit ist, sich auf so einen Blutengel einzulassen. Wenn man dann keinen Ärger mit seinen Kunden, Werbekunden und so weiter bekommt, das ist aber wahrscheinlich eher ein Unfall gewesen und keine Absicht. Ja, ich habe jetzt auch gerade ein paar Videos, ein paar Bilder geguckt über YouTube, das sieht echt ganz nett aus. Ja, auf jeden Fall dieses Bild, wie die dann beide blutüberströmt auf dem Puls standen oder dann der AKO gezeigt wurde, das war natürlich schon sehr, sehr gut. Ja, also das war... So von der Wirkung, ne? Ich hoffe, dass die WWE, wir haben ja jetzt gehört, dass in der englischen Ausgabe von SmackDown wurde dieser blutige Teil und auch dieser Move auf dem Tisch vollständig rausgeschnitten. Da hat man davon gar nichts gesehen. In der amerikanischen Sendung hat man das ja dann so versucht, dass man das nicht zu intensiv zeigt, dass man dann Cody Rhodes immer noch von hinten sieht und ja, wie wir das gerade beschrieben hatten, einigermaßen zivil noch ist. Ich hoffe trotzdem, dass man für einen Aufbau eines Matches, was zwischen denen dann mal kommt, dass man dann doch auf das Filmmaterial zurückgreift und wirklich das auch dann benutzt, um die Feder aufzubauen. Weil jetzt hat man schon mal so eine Situation, dann müssen die das auch ausnutzen. Ja, sehe ich auch so. Ich muss auch sagen, ich hätte mir gewünscht, dass das noch mehr gezeigt wurde. Wie gesagt, das kann man nur selten machen, so mit der Wirkung. Und da hätte man, finde ich, eigentlich nochmal drauf halten. Wobei, dann bekommt man letztlich wahrscheinlich wieder Probleme mit diversen Werbepartnern und so einem Zeug. Ja, ich hätte mir so eine Szene hätte ich mir gewünscht bei einem Hell in a Cell Match. Also nicht bei allen dann, sondern dass sie vielleicht alle 3-4 Jahre zumindest mal. Und da hätte man jetzt drin bei Helen ist ja die Chance gehabt, dass man da so einen Engel mal macht. Weil ich glaube, das kann man dann den Werbetreibenden gerade noch erklären, weil das ist ja dann nicht direkt im Fernsehen, sondern das ist ja nur Pay-Per-View, die es wirklich bezahlen und ich glaube, das ist dann okay. Ich glaube, im Fernsehen bei SmackDown ist das fast eher problematischer, deshalb glaube ich, dass das ein Unfall war und gar nicht absichtlich so war. Ja, denke ich auch. Ja, dann kam das Segment mit Christian und Sheamus, da kannst du dann ja jetzt wieder einsetzen. Ja, da hat Christian versucht, Sheamus zu überzeugen, dass er ihm helfen soll und er dann den nächsten Titelkampf bekommt, wenn er dann seinen Titel gegen Mark Henry heute Abend im Lumberjack gewinnt. Und Christian hat ihm als Geschenk eine irische, ich glaube, Kartoffel mitgebracht, ne? War eine Kartoffel. Potato. Aber die war, glaube ich, schon geschält, deshalb gucke ich gerade, die hatte so eine helle Farbe. Ne, ich glaube, das ist normal so. Also bei mir, wenn ich im Supermarkt Kartoffeln einkaufe, wenn ich einkaufen würde, die sehen anders aus. Muss ich ja schälen. Ne, ich glaube, die war nicht geschält. Die war halt einfach sehr, das war so eine goldene. Ja, okay. Und dann Christian hat so getan, als wenn er ihm helfen würde. Dann ist Christian weg und dann hat Sheamus in diese Kartoffel gebissen und das Stück sofort rausgespuckt. Da habe ich mich ein bisschen an Carlito mit seinen Äpfeln erinnert gefühlt und gesagt, die kommt gar nicht aus Irland, die kommt aus Idaho. Ja, genau. War sehr gut. Greg Carly besiegt Jinder Mahal via Carly, also der Sheamus, der ist mir sowieso sehr sympathisch, den finde ich super, egal ob Face oder Heel. Finde ich auch gut. Ja. Greg Carly besiegt Jinder Mahal via Carly Bomb, also diese Storyline ist wohl wirklich zu Ende. Da hätte man viel draus machen können, aber tja. Jinder Mahal, habe ich gehört, hat einen sehr schlechten Ruf bei den Leuten Backstage. Die sind wohl alle der Meinung, dass er im Ring keine gute Leistung bringen würde. Wobei mir persönlich das jetzt nicht auffällt, dass er jetzt besonders schlecht ist. Ich meine, er ist jetzt noch nicht so der Allerbeste, ist ja auch noch nicht so lang bei der WWE, aber jetzt, dass er dramatisch schlecht ist, ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Das Problem ist, ich habe noch kein richtiges Match von ihm gesehen. Vielleicht fällt das mehr auf, wenn man auf Tour ist und er dann so ein Hausshow-Match hat. Mach so an. Aber Kali ist jetzt auch offensichtlich wieder Face. Ja, irgendwie wohl schon. Sehr seltsam alles. Sin Cara besiegt Daniel Bryan via Fallen Star. Während des Matches kam der weitere Sin Cara heraus, setzte den anderen Sin Cara auf der Ecke außer Gefecht und holte sich dann direkt von der Ecke mit diesem Fallen Star, das war eigentlich die Swanton Bomb, den Sieg. Das finde ich auch sehr interessant, wie der Face Sin Cara von dem Heel Sin Cara einfach mal runtergestoßen wird und der Heel Sin Cara sich dann den Sieg von dem Face Sin Cara holt. Das finde ich so als Story-Ansatz sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut. Nee, mich auch nicht, aber diese eine Szene, die fand ich sehr gut gemacht. Christian bat nun auch noch Zack Ryder um tatkräftige Unterstützung für sein Match. Ryder bekam allerdings einen Anruf von Hugh Jackman, hatte dementsprechend keine Zeit und ignorierte Christian. Das kann man nicht sagen, er sagte nur Hugh. Das kann auch Hugh Grant gewesen sein. Es war Hugh Jackman. Woher willst du das wissen? Das weiß ich. Und er hat auch noch irgendwas mit Randy Orton erwähnt, von wegen, ja, Randy Orton hieß in. Who knows? So, dann kam ein Non-Title Tag Team Match, da kannst du dich ja anscheinend noch sehr gut dran erinnern, also darfst du das jetzt reviewen. Oh je, so gut kann ich mich dann auch nicht mehr dran erinnern. Es war Air Boom gegen die Usos. Die Usos mit ihrem traditionellen Samoa-Eingang. Und dann war es ein sehr schnelles Tag Team Match. Ich glaube, am Anfang hatte hauptsächlich. Wie war denn das? Lass mich mal überlegen. Am Anfang war, glaube ich, Evan Bourne, der viel fertig gemacht worden ist von den Usos. Dann kam irgendwie der Tag zu Kofi. Ich glaube, Kofi hat dann die ziemlich viel fertig gemacht. Und ich weiß auf jeden Fall, dass das Schlusssegment, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das Schlusssegment hat mir sehr gut gefallen. Da hatte Kofi dann erst den einen Uso fertig gemacht. Da kam dann genau durch diese ganzen Aktionen in der Ringecke von Air Boom zum Liegen, sodass Kofi mit einem Sprung Evan Bourne eintaggen konnte und der dann sofort nahtlos einen 450 Splash zum Sieg bringen konnte. Also diese Schlusssegment, die Moves gingen schön ineinander über und das war so richtig schön im Fluss, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, kann ich mich jetzt nicht mehr so genau auch, dran... Das war auch ein Match, wo die Usos nicht jetzt irgendwie wie Jobber aussahen, sondern die konnten durchaus einigermaßen mithalten. Kann ich mich jetzt nicht mehr so extrem gut daran erinnern, aber sind auf jeden Fall zwei gute Tag-Teams mit Zukunft, die man vernünftig aufbauen sollte. Vor allem auch die Usos. Airboom macht man ja schon, die Usos, die sollten mehr in den Vordergrund. So, dann kam der Main-Event, da darfst du dann wieder eingreifen. Ja, im Main-Event, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut an den Main-Event erinnern. Also, ich weiß natürlich, dass, wie war denn das? Achso, ja, was mir erst aufgefallen ist, da machen sie erstmal ein Lumberjack-Match. Und dann sagen die Kommentatoren mit als erstes, naja, Mark Henry wird ja sowieso nie draußen landen, der hat ja schon, was war denn das überhaupt, irgendein Royal Rumble? Der hat doch den Royal Rumble gar nicht gewonnen. Wie kamen die denn darauf? Die haben mir irgendwie erzählt... Der hat, als der Number One Contender geworden ist, vor circa einem Monat hat er eine Battle Royale bei SmackDown gewonnen. So, ja, genau. Aber ja, siehst du, das macht ja überhaupt keinen Sinn alles wieder. Die haben dann halt gesagt, ja, die Lumberjacks da draußen, Mark Henry wird da sowieso nie landen. Und da braucht er sich keine Sorgen machen. Das fand ich sehr gut. Und ich habe mich jetzt an den Royal Rumble gerade erinnert. Und da haben sie es aber ja geschafft, ihn über die Seite zu werfen. Weil den hat ja Alberto Del Rio gewonnen. Nichtsdestotrotz, wie war denn das? Ich weiß, es gab eine Szene, wo Christian dann draußen gelandet ist. Ne, eine Szene gab es, wo Mark Henry auch draußen gelandet ist. Und da haben die Wrestler erst sich nicht getraut, an ihn ranzugehen. Und dann ist dann Mark Henry rangegangen und dann gab es, glaube ich, wieder so eine Szene, wo er die alle fertig gemacht hat. Richtig? Ja, die hat die so alle weggestoßen. Das sah Ach so, sehr, sehr oder gut aus. halluziniere ich gerade? Nee, der hat die alle so weggestoßen. Das sah sehr, sehr gut aus. Dann gab es aber eine Szene, das war dann so gegen Ende. Da ist dann Christian irgendwann nach draußen geworfen worden und der ist dann durch diese Stelle, wo der Gang ist, nach hinten entkommen und sagte schon, nee, nee, das hat eh keinen Sinn und ich flüchte jetzt. Und dann kam von hinten Seamus, der hat ihm dann, ich weiß gar nicht, ob er ihm auch einen Bro-Kick verpasst hat, der hat ihn dann auf jeden Fall irgendwie fertig gemacht und mit Schwung in den Ring zurückgeworfen, als Lumberjack quasi mit Anlauf. Und dann hat Mark Henry den Slam gezeigt und das Cover und damit hat er gewonnen. Und dann haben die Ringrichter noch gesagt, aber glaubt man nicht, dass Sheamus jetzt Mark Henry geholfen hat. Das war nur, weil er eine Fehde mit Christian hat. Und das war dann das Ende der Sendung, ne? Und nee, dann kam da nicht noch, dann kam noch Randy Orton, glaube ich, rein. Genau, der kam auch noch rein. Aber da kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Der hat dann Na, irgendwie. warte, warte, warte. Ich werde das hier mal. Der hat auf jeden Fall mal Henry irgendwie aus dem Ring befördert und stand dann am Ende der Sendung als quasi der Überlebende und der Stehende im Ring, während Mark Henry draußen war. Es sollte, also nach dem Match wurde Henry von Orton attackiert, es sollte der RKO folgen, noch ohne Erfolg. Danach beförderte Randy Orton Mark Henry via Dropkick aus dem Ring. SmackDown endete nach einem Staredown zwischen Orton und Henry. Also ich fand das einmal sehr, sehr gut mit Mark Henry, dass auch direkt klar gesagt wurde, es ist unwahrscheinlich, dass der da irgendwie rausfällt. Das fand ich sogar in dem Gimmick, wie es dargestellt wurde, sehr, sehr schlau. War eine sehr gute Serie. SmackDown hat mich sehr unterhalten, fand ich sehr gut. Hat mir auch gut gefallen. Du merkst ja daran, dass ich noch ein bisschen was auch in Erinnerung habe, obwohl ich mir keine Notizen gemacht habe, dass das offensichtlich so als Storyline dann auch ganz gut hängen geblieben ist. Ja, das ist sonst sehr ungewöhnlich. Ja. Ja, dann haben wir das. Das ist tatsächlich, ich meine, man denkt das nicht, aber das ist tatsächlich oft so. Ich gucke so eine Sendung und nach einer Stunde weiß ich schon nicht mehr, was war jetzt eigentlich da in der Sendung genau. Ja, das weiß ich wohl, deshalb hat mich das jetzt gerade auch überrascht. Wir hätten noch so ein paar Sachen auf dem Plan, die wir aber, glaube ich, lieber auf nächste Woche verschieben. Zum Beispiel die erste Folge Ultimate Fighter, die zweite Folge Micro Championship Wrestling mit Kyle Kogan und so ein Spaß. Ich glaube, das verschieben wir mal. ROH. Das können wir verschieben. Wir sollten vielleicht noch irgendwelche News. Du wolltest wir ganz kurz noch. Also, ich würde mal sagen, die Sendung Ultimate Fighter können wir verschieben. Können wir ja dann vielleicht nächste Woche, weiß ich gar nicht, ist nächste Woche ein Pay-Per-View? Ja, das ist. Oder. Ja, das ist gut, dass du das mal ansprichst. Das ist nämlich das Schreckliche. Nächste Woche ist schon Hell in a Cell. Oder müssen wir ja nächste Woche tippen? Ja, das ist das Schreckliche. Ach, das ist aber doch super. Nee, das ist nicht super. Ich weiß nicht, wer das so Du, kloppt. das ist doch super. Nächste Woche ist doch am Montag gesetzlicher Feiertag wegen Tag der Deutschen Einheit. Oh, ja, das ist wirklich super. Ja, das ist doch Ach. perfekt für Hell in a Cell. Besser kann es auch zeitlich gar nicht. Ja, da kann ja live gucken. Das ist ja gut. Das ist ja sehr gut. Ich gucke dann gleich am nächsten Morgen die Aufzeichnung. Live kann man in meinem Alter so oder sowas nicht gucken. Ich gucke live, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Und man muss Atmosphäre. dann nachts seinen Schlaf kriegen, das geht nicht. Nee, das ist eine ganz andere Atmosphäre. Das muss sein. Wieso, gehst du in die Halle direkt oder was? Nein, das ist aber eine ganz andere Atmosphäre und ein ganz anderes Gefühl, wenn man live guckt. Hört man das kaum jetzt? Ja, ne? Ja, das Kauen hört man jetzt. Ja, das Das auf ist jeden aber Fall. nicht, weil ich sonst, ich esse heute Abend Müsli. Das ist gut Und zu wenn ich das wissen. nicht schnell genug esse, ist das dann durch die Milch zu pumpig. Dann solltest du dich jetzt beeilen. Ja, das ist auf jeden Fall eigentlich ziemlich blöde gelegt, dass direkt 2 Wochen nach Night of Champions dann der nächste Pay-Per bekommt. Eigentlich braucht man ja mindestens eine Raw nach dem Pay-Per-View, um das nochmal alles so nachzugehen und dann einen und dann nochmal mindestens 2, 3 Wochen, um das nochmal was Neues aufzubauen. Jetzt hat man da insgesamt 2 Wochen für. Das mag vielleicht. Also das Gute war, dass diese Woche dafür die Sendungen schon recht actionreich waren. Naja, und wenigstens sind die Hauptkämpfe von Hell in a Cell bekannt. Jetzt müssen wir halt ganz schnell in der nächsten Raw-Sendung und in der nächsten SmackDown-Sendung die anderen Matches machen. Weil ich denke mal, auf jeden Fall kommt Kelly Kelly gegen Beth Phoenix. Vielleicht machen sie ja mal irgendwas mit Sin Cara, dass die beiden gegeneinander kämpfen? Im Steel Cage, das wäre cool. Das glaube ich nicht. Im Hell in a Cell. Nee, das glaube ich nicht. Die beiden Hell in a Cell stehen ja fest. Ich weiß nicht, gibt es nicht eigentlich bei Hell in a Cell alle Matches im Hell in a Cell? War das nicht so? Doch. Doch, doch. Nee, ne? Doch, alle Matches. Das ist ja wie Lockdown. Ja, eben. Doch, doch, alle Matches auch im Hell in a Cell. Ich dachte nur die beiden Titelkämpfe. Nee. Das ist ehrlich gesagt schon zu viel für mich. Ich meine eigentlich alle. Deshalb finden wir den Pay-Per-View ja auch so schrecklich. Ach du Schande, das heißt, wir haben 5 oder 6 Hell in a Cell Matches, oje. Tja. Ja, es ist auf jeden Fall sehr komisch gelegt. Es ist auf jeden Fall, warte, jetzt möchte ich das einmal sagen. Es ist auf jeden Fall sehr komisch gelegt, wenn man jetzt, du hattest das ja schon mal angesprochen mit den Preisen, wenn man jetzt für Night of Champions schon so viel Geld bezahlt hat, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man das für Hell in a Cell nochmal macht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr komisch gelegt. Pay-Per-View, 2 Wochen Pause, Pay-Per-View. Das ist totaler Mist. Vor allem ist jetzt auch noch UFC gewesen, die hat auch nochmal Geld gekostet, die haben auch viele gekauft und so weiter und so fort. Ich muss gerade kauen, ich kann mit vollem Mund nicht so gut sprechen. Wobei ich glaube, dass, wenn ich mich entscheiden müsste, vom Geld her zwischen Night of Champions und Hell in a Cell, würde ich Hell in a Cell kaufen. Und du? Ich? Ne, ich natürlich beide. Ich weiß nicht, also, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest. Ja. Warte mal. Amerikaner. Ja, warte, ich verstehe, was du meinst. Hell in a Cell als Konzept-Pay-Per-View finde ich ganz schrecklich. Es gibt allerdings in der Regel 1-2 gute Matches. Bei Night of Champions ist das ganz schwierig. Da finde ich das vom Konzept gut, da gibt es aber leider oftmals nicht so gute Matches. Dementsprechend entscheide ich mich nicht und kaufe beide Pay-Per-Views. Ist das nicht eine tolle Antwort? Ja. Ja, weil es keine Antwort ist auf die Frage. Ich würde wahrscheinlich aus Demonstrationen gegen den blöden Hell in a Cell Konzept Pay-Per-View Night of Champions kaufen. Ist ja das bei mir anders. Ich würde Hell in a Cell kaufen. Ja. Also, ich finde das als Konzept Pay-Per-View ganz, ganz schrecklich. Das habe ich schon seit 2 Jahren oder so, seit es das jetzt gibt. Seit 2 Jahren. Das heißt so wie bei Lockdown. Ja? Lockdown finde ich aber vom Konzept nicht so schlecht. Hell in a Cell muss es geben, wenn es Sinn macht. Das ist blöd. Guckst du dann eigentlich, nächste Woche ist doch, glaube ich, dann Bound for Glory, oder ist das übernächste Woche, oder wann ist es? Müsste jetzt bald sein, ne? Also wir werden nochmal unseren Kalender durchgehen. Es ist am nächsten Wochenende UFC Live 6 Cruz gegen Johnson, wie auch Hell in a Cell. Die UFC ist, glaube ich, am Samstag. UFC ist, das ist ja, UFC ist ja immer am Samstag. UFC 136, Edgar vs. Maynard 3 ist in 2 Wochen. Mhm. In 3 Wochen ist TNA Bound for Glory. In 3 Wochen, ja. From Philadelphia. Ja, da haben sie zumindest endlich mal ein bisschen Platz zwischen. Und in 4 Wochen ist WWE Vengeance. Da finde ich das Poster ganz super, denn auf dem Poster ist Mark Henry drauf, der brüllt da so entgegen, das ist so ein dunkel gehaltenes Poster, in schwarz, nur Mark Henry ist da zu sehen und dann steht da Vengeance und drunter ist mein. Das finde ich sehr, sehr gut. Das heißt allerdings auch, jetzt gab es Night of Champions, in 2 Wochen danach gab es Hell in a Cell und nur 3 Wochen später gibt es schon Vengeance, also viel zu viele Pay-Per-Views. Wenn ich alle 3 Pay-Per-Views übrigens zur Wahl hätte, würde ich mir Vengeance kaufen, einfach weil der Name so toll ist und weil ich dann immer an gute Matches denke. Und weil ich alte Pay-Per-Views mag, an dessen Konzept und an dessen Name nichts geändert wurde. So, und dann erzähl nochmal ganz kurz die News, warum es demnächst keine WrestleMania, Royal Rumble, SummerSlam und Survivor Series mehr gibt. Ja, diese News, die du gerade verbreitest, ist schon mal totaler Quatsch, denn diese Pay-Per-Views wird es natürlich so alle noch geben. Aber? Der einzige Unterschied ist, dass in Amerika ja dieses WWE Network ab 2012 beginnen soll. WWE hat da schon 200 Millionen Kredit aufgenommen und Ja, man versucht jetzt natürlich irgendwie Programm zu kommen für diesen Sender. Man hat da ja ein großes Archiv. Es ist wohl irgendwie eine Kochshow mit Big Show und seiner Frau geplant. Und glaube, seine Frau kocht und er isst das dann. ja, so ungefähr. Und ja, wie auch sonst. Man will dann die vier großen Pay-Per-Views, also Survivor Series, Royal Rumble, SummerSlam und WrestleMania, will man dann alle über das WWE Network bringen, nur noch über das WWE Network, nicht mehr als WWE Pay-Per-View. Für diesen Network muss man zahlen, 7 bis 12 Dollar im Monat. Insgesamt ist es dann also billiger, diesen Network für ein Jahr zu kaufen, als die Pay-Per-Views einzeln. Man muss dann wohl auch irgendwie ein Jahresabo von dem Network bezahlen, um die zu bekommen, die Pay-Per-Views. Das ist das Seltsame dran. Das heißt, das ist so ähnlich wie früher Premiere hier, was jetzt halt Sky ist. Man bezahlt halt eine monatliche Gebühr. Ja, nur dass man dann nicht nochmal auf die Pay-Per-Views Per Monat. draufzahlen, nur dass man nicht auf die Pay-Per-Views Aber draufzahlen muss, sondern die Pay-Per-Views mit Frage. drin hat. Lass mich eben eine Frage stellen, ob ich das richtig verstanden habe. In der Monatsgebühr sind dann, so wie du das gerade erklärt hast, die Pay-Per-Views schon drin oder muss man dafür dann nochmal bezahlen? In der Monatsgebühr vom WWE Network sind die vier wichtigsten Pay-Per-Views mit drin. Aber nur die vier wichtigsten. Die vier wichtigsten Pay-Per-Views gibt es dann aber nicht mehr als Pay-Per-View, sondern nur noch ausgestrahlt auf dem WWE Network. Und das ist das Komische dran, denn es gibt ja viele Leute, die einfach nur WrestleMania gucken und die kaufen sich dann ja nicht einfach ein Jahresabonnement vom WWE Network für 144 Dollar oder irgendwie, wenn sie gar nichts anderes davon sehen wollen. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass Ob das das jetzt durchgesetzt wird. auch nicht klar, WWE hat irgendwie so eine Umfrage gemacht jetzt, ne? Wo das gefragt wird, ob irgendwie sowas war doch da. Da war doch irgendwie eine Umfrage bei Fans, wo irgendwas gefragt worden ist. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass das so durchgebracht wird. Das WWE Network an sich könnte ganz interessant werden. Die Frage ist halt nur, inwieweit man die Sendung dann auch in Deutschland sehen kann. glaube nicht, weil das ist ja wirklich so ein Fernsehkanal. Ich höre immer wieder so als Namen, als Vergleich dieses NFL, also von der amerikanischen Fußballliga, diesen Fernsehsender. Und ich glaube nicht, dass man den Fernsehsender dann hier zu sehen bekommt, es sei denn, die WWE macht daraus auch irgendwie einen Webstream-Fernsehsender. Das ist aber, Das, glaube ich, im Moment nicht geplant. also wenn man das via Stream bringen würde, das wäre sehr, sehr schön. Würde es nicht bezahlen. Ja, kommt drauf an, wie viel. Nee, das würde ich nicht bezahlen. Na, da bekommt sie die Pay-Per-Views, ne? Also was wirklich schlecht wäre, wenn sie dann in den ausländischen Stationen auch wenn sie da einen Webstream machen und dann sagen, ihr müsst da auch die Monatsgebühr bezahlen, wenn dann sozusagen auf Sky oder so auch nicht mehr die Pay-Per-Views kommen. Also ich gehe, das habe ich Ja. ja schon gesagt, ich gehe zu 150% davon aus, dass wenn sie alle noch als Pay-Per-View in Deutschland und überall anders zu haben sind. Dieses Network wird sich, glaube ich, nur auf die USA mit seinen Auswirkungen beziehen. Trotzdem finde ich das interessant, weil man das als Stream abonnieren könnte. Und zu dem Namen, es ist ja, also man versucht ja jetzt wohl den Namen The Network da Copyrights drauf zu bekommen. Den Namen, den wollte man schon für Nexus wohl haben. Das dazu. Ansonsten würde mich die Kochsendung mit Big Show interessieren und ich bin gespannt, ob man irgendwelche Sitcoms und sowas bringt. Oh ja, mit John Cena. Oh ja. Mit Kindern. Ob das alles so erfolgreich wird, wird sich zeigen. Ja, wahrscheinlich wird es ein großer Flop, aber wir werden sehen. Erstmal wird interessant, was man rausmacht, was man so viel, was man da alles an Material bringt. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Hast du sonst noch News, die wir heute unbedingt besprechen müssen? Nee, es ist wohl irgendwie in Planung, Booker T wieder in den Ring zu bringen für eine kurze Fehde. Cody Rhodes wäre da natürlich eine gute Option. Ja, Ansonsten weiß ich gar nicht. keine Neuigkeiten vorhanden, die jetzt unbedingt. Gut, dann würde ich sagen, dann sollen wir zum Ende der Sendung kommen, weil nächste Sendung wird ja dann wieder so ein Mammutprojekt. Oh ja. Aber da haben wir ja dann auch nicht das große Problem, weil an dem Montag ist ja dann Feiertag. Ich werde übrigens, das war ja ursprünglich geplant, dass ich am nächsten Wochenende schon ins Heimatstudio komme. Das wird sich aber verschieben. Ich werde jetzt so in Mitte Oktober, also das Wochenende 15., 16. und da ich in dem Zeitraum Urlaub habe, werde ich dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, 2 Tage davor. zwei Tage danach noch da sein, also so eine Woche oder so. Das ist okay. Je nachdem, ab wann in der Pension, in der ich absteige, die Wirtin in Harz fährt und wann sie dann in Emden ist. Okay. Ja, das war's. Meine Stimme ist weg. Thomas ist gleich auch weg. Mein Müsli ist auch so gut wie weg. Ja, meine Cola nicht. Ja. Das schmeckt ganz gut, was ich habe, dieses Müsli. Ja, das ist doch schön zu wissen. Das ist, glaube ich, nicht so das Gesündeste, was ich habe. Da sehe ich nämlich, dass da kleine Schokoladenstückchen drin sind. Ja, das ist ja jetzt auch nicht so dramatisch. Muss auch mal gegessen werden. Ja, ich glaube, ich weiß, wo was so an Müsli ist. Das kenne ich, glaube ich, wohl. Das ist wirklich ganz lecker. So, ich würde mal sagen, wir machen Schluss. Das geht hier jetzt wirklich gar nicht mehr. Wir machen Schluss. Weil Mirko muss morgen in der Schule ein Referat sprechen. Das zum Glück nicht, aber reden sollte man können. Das ist schon in der Schule von Vorteil.